Grüß Gott, meine lieben Damen, meine werten Herren. Ich freue mich, dass ich heute Morgen den Reigen der drei Vorträge über den Zweiten Weltkrieg und die Vorkriegsgeschichte eröffnen darf. Sie haben sicherlich anhand der drei kurz gefassten Lebensläufe in der Einladung für die heutige Veranstaltung festgestellt, dass ich der einzige Laienhistoriker in diesem Trio der Vortragenden bin. Und so will ich Ihnen kurz zu Beginn eine Erklärung dafür abgeben, wie ich als Laie dazu komme, mich mit einem geschichtlichen Thema zu befassen, mit dem Thema Vorgeschichte Zweiter Weltkrieg. Vor ein paar Jahren bin ich der Frage nachgegangen, inwieweit die deutsche Bevölkerung in den 30er Jahren aus der deutschen Hochrüstung zwischen 1933 und 1939 auf Hitlers Kriegsabsichten schließen konnte. Ich habe einmal als junger Generalstabsoffizier im Bereich der Rüstung gearbeitet. Und von damals habe ich immer noch im Hinterkopf, dass man ja nicht rüstet, um sein Geld gut anzulegen, dann geht man besser zur Sparkasse München, sondern man rüstet, um sich gegen jemanden zu verteidigen oder jemanden anzugreifen oder jemandes Bündnispartner zu werden. Es gibt immer diesen jemand als Referenzsystem für die eigene Rüstung. Und wenn man erkennen will, zu welchem Zweck ein Land rüstet, da muss man seine Rüstung mit der Rüstung der umgebenden Nachbarländer vergleichen. Daraus kann man ungefähr die Absichten, die hinter dieser Rüstung stehen, ablesen. Gibt es eine ganz einfache Faustformel. Wenn ein Staat versucht, dreimal so viele Streitkräfte zu haben wie seine Nachbarn oder wie sein stärkster Nachbar, dann kann man ihm Angriffsabsichten unterstellen. Wenn sich ein Land mit etwa einem Drittel der Streitkräfte der Nachbarn zufrieden gibt, kann man davon ausgehen, dass es nur rüstet, um sich im Notfall verteidigen zu können. Wenn ich belegen wollte, dass Hitler ab 1933 einen Angriffskrieg vorbereitet hat, dann musste ich die deutsche Rüstung mit der zeitgleichen Rüstung der Nachbarländer vergleichen. Und zwar ganz konkret deutsche Rüstung vergleichen mit der Rüstung Frankreichs und der Staaten, die mit Frankreich gegen Deutschland verbündet waren. Also England und Sowjetunion gar nicht mal mitgezählt, weil die ja nicht unsere unmittelbaren Nachbarn sind. Also griff ich mir die einschlägige deutsche Fachliteratur und suchte nach der zeitgleichen Rüstung des Auslandes und fand nichts. Die gesamte deutsche erzählende Nachkriegsgeschichtsschreibung schweigt sich weitgehend zur zeitgleichen Rüstung des Auslandes aus. Nur die ausländische Marinerüstung, die ist in Deutschland hervorragend dokumentiert. Also wenn ich die Zahlen brauchte, die ich zu meinem Vergleich haben musste, dann musste ich an ausländische Literatur herangehen und so habe ich mir tschechische, französische, englische, amerikanische besorgt, die es alle in guter deutscher Übersetzung gibt. Nun schreiben ja Historiker keine Rüstungsgeschichte ihres Landes, sondern sie schreiben über Innenpolitik, Außenpolitik, Kultur, Wirtschaft, wenn man Glück hat, auch mal über Sicherheitspolitik und wenn ich noch mehr Glück hatte, fand ich auch Zahlen über Rüstung. Und so habe ich viel suchen müssen und viel lesen müssen, um die paar Zahlen zu finden, die ich brauchte. Und dabei habe ich vieles gefunden, nachdem ich überhaupt nicht gesucht habe. Ich habe zu meinem großen Erstaunen festgestellt, dass eine ganze Reihe ausländischer Historiker nach dem Krieg ihren Regierungen der 20er und 30er Jahre vorwerfen, sie hätten den Zweiten Weltkrieg verhindern können, wenn sie es nur gewollt hätten. Manche gehen sogar so weit, ihren Regierungen vorzuwerfen, sie hätten den Zweiten Weltkrieg mit angezettelt. Solches hatte ich in deutscher Literatur nie gelesen. Da bin ich neugierig geworden, habe mir mehr Bücher besorgt, mehr gelesen. Dann habe ich geguckt, aus welchen Quellen diese Historiker schöpfen, habe mir die Quellen besorgt, soweit mir das möglich war. Bin in Archive gegangen, habe Memoiren gelesen. Und damit hing ich an dem Thema, wer hat eigentlich den Zweiten Weltkrieg angezettelt? Darüber will ich nun sprechen. Aber ehe ich auf dieses Thema komme, will ich Ihnen noch das Rätsel auflösen. Wie war denn nun das Rüstungsverhältnis Deutschland benachbartes Ausland 1933? Frankreich und die mit Frankreich gegen Deutschland verbündeten Staaten hatten 1933 an aktiven Friedensheeresdivisionen eine Überlegenheit von 1:12. Und wenn man die ausgestatteten und ausgebildeten Reserve-Großverbände mitzählt, war die Überlegenheit 1:97. Wenn man sich dann noch ins Gedächtnis zurückruft, dass im damaligen Frieden, und wir hatten ja schließlich den Versailler Frieden geschlossen, in Friedenszeiten französische Truppen in Deutschland einmarschierten, belgische Truppen, litauische Truppen, polnische Truppen und Milizen und Grenzbereiche Deutschlands, wie zum Beispiel das Ruhrgebiet, was ja nicht mal ein Grenzbereich ist, zeitlich begrenzt oder für immer besetzt haben und annektiert haben. Da kann man verstehen, dass die Bevölkerung, deutsche Bevölkerung 1933 eine ganz andere Brille für dieses Problem aufhatte. Sie wollte nicht mehr, dass jeder Nachbarstaat auf unserem Territorium machen konnte, was er wollte, und dass die kleine Reichswehr mit den 10 Divisionchen das nicht abwehren konnte. Die Masse der deutschen Bevölkerung hat damals die Wiederaufrüstung begrüßt, weil sie Schutz wollte. Und selbst zu Kriegsbeginn, als dieser Rüstungsprozess zunächst mal zu bilanzieren ist, hatten wir Deutsche immer noch eine Heeresunterlegenheit von 1:2,5. Von daher konnte die deutsche Bevölkerung damals aus diesem Indiz nicht schließen, dass die deutsche Rüstung auf einen Angriffskrieg hin ausgelegt war. So, nun habe ich Ihnen erklärt, über welchen Umweg ich zu meinem Thema gekommen bin, Entstehung des Zweiten Weltkriegs. Meine Damen und Herren, ich war von dem, was mir durch ausländische Literatur und durch Akteneinsicht in Archiven erschlossen hat, so fasziniert, dass ich bald beschloss, das zusammenzufassen und in einem Buch zu veröffentlichen. Und so entstand mein Buch 1939, Der Krieg, der viele Väter hatte. Nun ist der Titel etwas irreführend. Man könnte meinen, das Buch handle vom Krieg. Aber das Schlüsselwort sind die vielen Väter und nicht der Krieg. Und so heißt das Buch dann richtigstellenderweise auch im Untertitel Der lange Anlauf zum Zweiten Weltkrieg. Herr Dr. Scheil wird dann im zweiten Vortrag dieses Vormittags das Staffelholz übernehmen und mit seinem Vortrag Der Krieg, der nicht zu stoppen war, über den Krieg selbst sprechen. Und Herr Dr. Post wird heute Nachmittag über den Krieg im Pazifik sprechen. Zur Vorgeschichte des Krieges. Die Lage in Europa ist seit dem Ende des Ersten Weltkriegs vor dem Zweiten Weltkrieg nie frei von Spannungen und Kriegen gewesen. Polen und die Sowjetunion hatten ihre Spannungen und Kriege, Polen und Litauen hatten Spannungen und einen Krieg, Frankreich und Italien hatten Differenzen um Territorien, genauso Dänemark und Norwegen, Italien und England, Jugoslawien und Österreich, Deutschland und die Tschechoslowakei, Ungarn und die Tschechoslowakei, Polen und die Tschechoslowakei, Spanien und Italien, Italien und Albanien und so weiter. Das alles hält Europa zwar in einem gewissen dauerhaften Fieberzustand, doch der große Knall kommt erst, als Deutschland 1933 Danzig zurückverlangt und dazu noch eine exterritoriale deutsche Autobahn durch den polnischen Korridor hindurch vom Reichsgebiet in das seit 1918 abgetrennte Ostpreußen. Für mich hatte Adolf Hitler nach meinem früheren Verständnis den Zweiten Weltkrieg ausgelöst, als er mit Brachialgewalt die Danzig- und die Korridorfrage gegen Polens und Englands Willen durchsetzen wollte. 1967 hat der israelische Botschafter Asher Ben Nathan, Botschafter in Bonn, interessanterweise einmal auf die Frage eines Journalisten, wer denn den Sechstagekrieg begonnen und wer die ersten Schüsse abgegeben habe, geantwortet, das ist gänzlich belanglos. Entscheidend ist, was den ersten Schüssen vorausgegangen ist. Und genau damit bin ich bei der Frage, die ich mir früher so nie gestellt habe. Was ist den ersten Schüssen vom September 1939 vorausgegangen? Eine Vorgeschichte, über die ich jetzt sprechen will. Ich habe in den vergangenen Jahren ja einiges gelesen, das meine einfache Sicht mit Hitler als alleinigem Verursacher des Zweiten Weltkriegs differenziert hat. Da habe ich mich natürlich fragen müssen, woher mein so einfaches Geschichtsbild kam. Ich hatte mein Geschichtsbild von dem, was man so hört und liest, vor allem aber aus meiner eigenen Schulzeit. Und da habe ich mich gefragt, was die Schulkinder denn heute so lernen. Heute über die Entstehung des Zweiten Weltkriegs. Da habe ich mir das Schulgeschichtsbuch meiner jüngsten Tochter genommen, mit dem, die in Buxtehude durch das Abitur gegangen ist. Unsere Geschichte, Band 4 von Diesterweg. Dieses Schulgeschichtsbuch vermittelt den Kindern ein sehr einleuchtendes Bild von der Genese des Zweiten Weltkriegs. Es vermittelt den Schülern das Bild von einer Reichsregierung, die 1939 auf den Krieg drängt die nicht vor allem die Danzig-Frage lösen will, sondern die Polen erobern will. Dazu zitiert dieses Schulbuch aus einer Hitlerrede, die Hitler am 22. August 1939, eine Woche vor Kriegsbeginn, vor Befehlshabern der Wehrmacht hält. Ich möchte Ihnen das mal vorlesen, was hier an Zitat steht. Und diese Zitate finden Sie in fast allen Schulgeschichtsbüchern Niedersachsens. Hier sagt Hitler vor den Befehlshabern, so in diesem Buch zitiert, die Gegner haben nicht mit meiner großen Entschlusskraft gerechnet. Unsere Gegner sind kleine Würstchen. Ich sah sie in München. Nun ist Polen in der Lage, in der ich es haben wollte. Ich habe nur Angst, dass mir noch im letzten Moment irgendein Schweinehund einen Vermittlungsplan vorlegt. Seite 128 dieses schönen Geschichtsbuchs. Die Schüler lernen mit dieser Redewendung, dass Hitler Krieg um jeden Preis wollte. Ich erinnere Sie noch einmal an den zuletzt zitierten Satz. Ich habe nur Angst, dass mir noch irgendein Schweinehund einen Vermittlungsvorschlag vorlegt. Der Satz spricht Bände. Nur, er ist eine Fälschung. Er ist für den Nürnberger Prozess nachträglich in das Redeprotokoll dieser Hitler-Ansprache eingefügt worden, um die Rede etwas als Beweismaterial gegen die Hauptangeklagten anzuspecken. Der Eindruck, der den Schülern hier vorgetäuscht wird, ist, dass Hitler nicht verhandelt hat und dass Hitler nicht verhandeln wollte. Wussten Sie, dass Hitler noch am Nachmittag vor Kriegsbeginn dem Reichstagspräsidenten und Luftfahrtminister Göring seine Zustimmung für Verhandlungen mit dem englischen Botschafter in Berlin gegeben hat, um den Krieg abzuwenden und die Danzig-Frage ohne Krieg zu lösen? Wussten Sie, dass die deutsche Reichsregierung die britische Regierung gebeten hatte, in der Danzig-Frage zwischen Deutschland und Polen zu vermitteln? Wussten Sie, dass Hitler in den letzten 10 Tagen vor dem Krieg an die italienische Regierung geschrieben hat, an die französische und an die englische, um den Krieg abzuwenden, dann sich Problem ohne Krieg zu lösen? Wussten Sie, dass die deutsche Reichsregierung den Polen kurz vor Kriegsausbruch einen 16-Punkte-Vorschlag zur Regelung der deutsch-polnischen Differenzen gemacht hat? Die Polen haben diesen Vorschlag nicht angenommen, nicht nur inhaltlich, was nicht verwundern würde, sondern sie haben ihn sächlich nicht angenommen. So musste dieser Vorschlag über London nach Warschau gehen und so kam er in die Hände der britischen Kabinettsmitglieder, wie das denn so manchmal ist. Mancher Minister nimmt seine Dienstsachen wohl mit nach Hause. Die Frau des gerade zurückgetretenen britischen Marineministers Cooper bekam die 16 deutschen Punkte bei ihrem Ehemann zu lesen, las sie und sagte zu ihrem Mann, ich weiß gar nicht, was du willst. Der deutsche Vorschlag ist doch so vernünftig. Da packte dem Minister Cooper das Entsetzen, denn ihm wurde auf einmal klar, dass die britische Öffentlichkeit auf den deutschen Vorschlag genauso reagieren könnte wie seine eigene Frau. Und Cooper rief stehenden Fußes die Redaktionen von Daily Mail und Daily Telegraph an und forderte die Redakteure auf, den deutschen Vorschlag in einem möglichst ungünstigen Licht darzustellen. Nun hatte die Reichsregierung angekündigt, diesen 16-Punkte-Vorschlag am Abend dieses Tages über Rundfunk bekannt zu geben. Und da bat dann auch noch der englische Botschafter in Berlin, Henderson, im Außenministerium, man möge diesen deutschen Vorschlag nicht über Rundfunk bekannt geben, mit der etwas fadenscheinigen Begründung, das könne ja die Verhandlung mit den Polen stören. Der französische Historiker Racinier hat nach dem Krieg über diesen deutschen Friedensvorschlag geschrieben, hätten das französische und das britische Volk am 30. August 1939 von diesem deutschen Vorschlag Kenntnis gehabt, so hätten Paris und London kaum den Krieg an Deutschland erklären können, ohne einen Sturm der Entrüstung hervorzurufen, der den Frieden durchgesetzt hätte. Nun werden Sie sich fragen, wer ich das alles weiß. Ich weiß das aus den Akten des Nürnberger Prozesses, aus den Akten des Foreign Office, aus den Akten des Auswärtigen Amtes, aus den Darstellungen zweier französischer Historiker und aus den Schilderungen der damals beteiligten Botschafter. In den letzten 10 Tagen vor Kriegsausbruch ist intensiv zwischen Berlin und London verhandelt worden, um die deutsch-polnischen Probleme ohne Krieg zu lösen. Die Polen weigerten sich ja darüber zu verhandeln, so ging das alles über London. Welches waren die Probleme? Wir alle wissen noch, dass es sich damals um Danzig gehandelt hat und um die exterritorialen Verkehrsverbindungen vom Reichsgebiet in das damals abgetrennte Ostpreußen, also um die sogenannte Korridorfrage. Was vergessen ist und was seit dem Kriege aus den deutschen Schulbüchern verbannt ist, ist die humanitäre Tragödie der nicht-polnischen Minderheiten in Polen. Das nach 1919 wieder selbstständige Polen hatte neben 19 Millionen polnischen Polen, polnisch sprechenden und römisch-katholischen Staatsbürgern, auch 5 Millionen Ukrainer, 2,5 Millionen Juden, 2 Millionen Deutsche, 1,2 Millionen Weißrussen und in die zigtausende zählende Minderheiten an Litauern, Tschechen, Ungarn, Slowaken und Kaschuben. Die 19 Millionen polnischen Polen versuchten von 1919 an, ihre etwa 11 Millionen nicht-polnischen Staatsbürger sprachlich zu polonisieren und konfessionell zu katholisieren. Sie kündigten das Minderheitenschutzabkommen, das ihnen die Siegermächte 1920 auferlegt hatten, und verfolgten die nicht-polnischen Staatsbürger im eigenen Staat. Wenn ich Ihnen jetzt etwas über das Schicksal der Volksdeutschen in Polen vortragen würde, würde sicher mancher von Ihnen denken, naja, das ist Vertriebenengerede, das kennen wir schon. Deshalb will ich nicht über die Volksdeutschen sprechen, sondern über die größte Minderheit in Polen, über die 5 Millionen Ukrainer. Deren Schicksal ist deshalb gut dokumentiert worden, weil viele Ukrainer in der damaligen Zeit aus Polen nach Kanada, nach Britisch-Kanada ausgewandert sind. Und so haben sich britische Medien und Parlamente immer wieder um das Schicksal der Ukrainer in Polen gekümmert und das beobachtet. So schreibt der Manchester Guardian am 14. Dezember 1931. Die Minderheiten in Polen sollen verschwinden. Diese Politik wird rücksichtslos vorangetrieben, ohne die geringste Beachtung der öffentlichen Meinung in der Welt, der internationalen Verträge und des Völkerbunds. Die Ukraine ist unter polnischer Herrschaft zur Hölle geworden. Von Weißrussland kann man dasselbe mit noch größerem Recht sagen. Das Ziel der polnischen Politik ist das Verschwinden der nationalen Minderheiten auf dem Papier und in der Wirklichkeit. Soweit der Manchester Guardian. Ich sagte auch, die Parlamente haben sich ab und zu mit dieser Minderheitenfrage in Polen befasst. So liegt ein Protokoll einer Sitzung des Oberhauses vom 15. Juni 1932 vor, in dem ein Lord Noel Buxton vor dem Oberhaus über die jüngsten Verhandlungen beim Völkerbund in Genf vorträgt. Er sagt, in den letzten Tagen sind auf den Tagungen des Rats des Völkerbundes wichtige Fragen, die die nationalen Minderheiten betreffen, behandelt worden. Vor allem wurde auf der Januartagung ein Bericht verhandelt, der sich mit der sogenannten Terrorisierung beschäftigte, die im Herbst 1930 in der polnischen Ukraine stattgefunden hat. Die Assimilierung durch Zerstörung der Kultur ist dort an der Tagesordnung. Aus dem Korridor und aus Posen sind bereits nicht weniger als 1 Million Deutsche seit der Annexion abgewandert, weil sie die Bedingungen dort unerträglich finden. Im polnischen Teil Ostgaliziens wurden vom Ende des Krieges bis 1929 die ukrainischen Volksschulen um 2/3 vermindert. In den Universitäten, in denen die Ukrainer unter österreichischer Herrschaft 11 Lehrstühle innehatten, besitzen sie jetzt keine, obwohl ihnen 1922 von der polnischen Regierung eine eigene Universität versprochen worden war. In dem Teil der polnischen Ukraine, der früher zu Russland gehörte, in Wolinien, sind die Bedingungen noch härter. In der ganzen Ukraine gibt es ein System der polizeilichen Verfolgung. Dieser Lord Noel Buxton fährt dann an späterer Stelle fort. Wir können in diesem Zusammenhang eine besonders beklagenswerte Tatsache nicht beiseite lassen, nämlich die Folterung von Gefangenen in Gefängnissen und von Verdächtigen, die sich die Ungnade der polnischen Behörden zugezogen haben. Überzeugende Beweise dafür, dass in solchen Fällen mittelalterliche Foltern angewendet werden, liegen zu meinem Bedauern vor. Diese Darstellungen wurden im Völkerbundsrat durch Lord Cecil als Delegierten der britischen Regierung als das Gewissen der Menschheit erschütternd bezeichnet. Sie sind vom Völkerbundsrat nicht untersucht worden, wie das hätte erfolgen müssen. Soweit zwei englische Stimmen. Aber auch in Frankreich ist nicht unbeobachtet geblieben, was sich in Polen der damaligen Zeit mit den Minderheiten abgespielt hat. So schreibt ein französischer Slawistikprofessor, der insgesamt 3 Bücher über das Polen der damaligen Zeit geschrieben hat, unter den Anschluss der Westukraine, den zwangsweise an Polen vor Ort miterlebt hat. Es wurde erschossen, gehängt, gefoltert, eingesperrt, beschlagnahmt. Viele ukrainische Priester wurden hingerichtet. Um Überfüllungen zu vermeiden, machten die Polen keine Gefangenen. Die Gefängnisse von Lemberg quellen über von Ukrainern aller Schichten, deren einziges Verbrechen darin bestand, Ukrainer zu sein oder ukrainisch zu sprechen. Das war die Stimme eines Franzosen. Den anderen Minderheiten ging es nicht anders. Zwischen 1934 und 1938, als in Deutschland schon die Judenverfolgung läuft, verlassen 757.000 Juden, also über eine 500.000 Juden, Polen und suchen in Deutschland oder auf dem Weg über Deutschland Zuflucht im Ausland. 1939 verschlechtert sich auch die Lebensbedingungen der deutschen Minderheit wieder dramatisch. Ich hatte schon erwähnt, dass die Polen das Minderheitenschutzabkommen von 1920 einseitig aufgekündigt hatten. Die Reichsregierung hat dann 1934 mit der polnischen Regierung ein bilaterales Minderheitenschutzabkommen geschlossen, dessen Wirkung nicht lange vorgehalten hat. Dann hat die Reichsregierung noch einmal im November 1937 ein bilaterales Minderheitenschutzabkommen mit den Polen geschlossen und dessen Wirkung war 1939 auch schon wieder verpufft. Den Deutschen wurden Schulen geschlossen, Geschäfts- und Betriebslizenzen entzogen, Arztapprobationen entzogen, Bauernhöfe angesteckt, Geschäfte boykottiert, Deutsche auf offener Straße verprügelt. Und die Deutschen, die versuchten, dieser Drangsal durch Flucht ins Reichsgebiet zu entkommen, wurden, wenn sie an der Grenze gestellt wurden, beschossen und erschossen, wie Jahrzehnte später Deutsche auf der Flucht aus der DDR in den Westen. Ähnliche Verhältnisse. Trotzdem sind im August 1939 bereits etwa 80.000 deutsche Flüchtlinge aus Polen in den Sammellagern im Reichsgebiet und im Danziger Gebiet angekommen. Alle Minderheiten in Polen erleiden 1939 eine humanitäre Tragödie wie die Minderheiten in Jugoslawien unter Milosevic. Nur da haben wir noch die Fernsehbilder im Gedächtnis und deshalb ist das im kollektiven Gedächtnis Europas erhalten. Von der Minderheitentragödie 1939 und davor in Polen ist im kollektiven Gedächtnis Europas nichts mehr erhalten und auch unsere Schulbücher schweigen sich darüber aus. Von 1920 bis 1939, also in der Zwischenkriegszeit, gehen beim Völkerbund in Genf etwa 15.000 Minderheitenbeschwerden aus Polen ein, denen der Völkerbund nicht abhilft. Das Auswärtige Amt in Berlin registriert allein im letzten Halbjahr vor Kriegsbeginn etwa 1.500 Fälle von Willkür, Akten, Rechtsbrüchen und Drangsalierungen an Deutschen in Polen. Der damalige Staatssekretär von Weizsäcker, Stellvertreter des Reichsaußenministers von Ribbentrop und übrigens auch Vater unseres späteren Bundespräsidenten, schreibt dazu in seinen Erinnerungen, unsere diplomatischen und Konsularberichte aus Polen zeigten, wie 1939 die Welle immer höher auflief und das ursprüngliche Problem Danzig und die Passage durch den Korridor überdeckte. In dieser Lage einer humanitären Katastrophe glaubte Hitler, zu einer baldigen Regelung der Danzig, der Korridor und der Minderheitenfrage kommen zu müssen. Und er hat das gegenüber den Briten und Franzosen 1939 immer wieder zum Ausdruck gebracht. In jeder Note, in jedem Gespräch hat er gesagt und geschrieben, dass die deutsch-polnischen Probleme noch in diesem Jahr, 1939, wegen des Schicksals der verbliebenen 1 Million Deutschen in Polen geregelt werden muss. Da hat er mir gesagt und geschrieben, es ist unaufschiebbar geworden. Hitler hat in Polen seit Oktober 1938 immer wieder Vorschläge unterbreitet und im August 1939, also 11 Monate später, dann ein Ultimatum gestellt. Etwas, was mich sehr erstaunt hat, war, dass Hitler in den letzten Tagen vor Kriegsausbruch, als er schon den Nicht-Angriffspakt mit der Sowjetunion in der Tasche hatte, die Wehrmacht also hätte losschlagen können, dass Hitler dann noch dreimal den schon festgelegten Angriffsbeginn der Wehrmacht verschoben hat. Es ist interessant, in den Tagebüchern der Wehrmacht seine Begründung zu lesen. Er sagt jedes Mal, ich brauche noch Zeit zum Verhandeln. Und dann steht in unseren Schulgeschichtsbüchern dieser schöne gefälschte Hitlersatz, ich habe nur Angst, dass mir noch ein Schweinehund einen Vermittlungsvorschlag vorlegt. Hitler hat sich bei seinen Verhandlungen eines schwedischen Vermittlers bedient, des schwedischen industriellen Birger Dalerus. Dalerus hatte ausgezeichnete Privat- und Geschäftskontakte, sowohl nach London als auch nach Berlin. Er hatte sich zu diesen Vermittlerdiensten, weil er ein persönlicher Bekannter von Göring war, selbst angeboten. Und er hat in den letzten 10 Tagen vor Kriegsbeginn das gemacht, was wir heute eine Pendeldiplomatie nennen. Er ist 1 oder 2 Mal pro Tag zwischen London und Berlin hin und her geflogen, hat die Noten überbracht, die Lösungsvorschläge, die jede Seite gemacht hat, und hat jeweils interpretiert, der einen Seite, was die andere Seite so denkt und wie weit sie in Kompromissen gehen könnte. Er war ein ehrlicher Makler. Man kann den Gang der Verhandlungen aus den Aufzeichnungen des Birger Dalerus genau rekonstruieren. Man kann sie auch aus den Akten des deutschen Auswärtigen Amtes genau rekonstruieren. Auch aus den Akten des englischen Foreign Office und aus den Prozessakten des Nürnberger Prozesses und aus den Aufzeichnungen der beteiligten deutschen und englischen Botschafter. Und was das Verblüffende ist, die Aufzeichnungen, egal ob schwedisch, englisch oder deutsch, stimmen, was den Verlauf der Verhandlungen und die Verhandlungsgegenstände betrifft, minutiös überein. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel, was da in den letzten 10 Tagen verhandelt worden ist. Und trotzdem berichten die deutschen Schulgeschichtsbücher nichts, aber auch ja nichts darüber. Es wird nichts erwähnt, weder die humanitäre Tragödie der ukrainischen, jüdischen, deutschen, weißrussischen Minderheit in Polen, noch die Versuche, den Ausbruch eines neuen Krieges zu verhindern. Ich fand die Verhandlungen in den letzten Tagen vor Kriegsbeginn so spannend, dass ich die letzten Tage Tag für Tag, Stunde für Stunde in meinem Buch nachgezeichnet habe. Ich habe, als ich die Dinge so in den Akten gelesen habe, gedacht, ich lese einen Krimi. Wir machen nun einen Zeitsprung zurück auf 1918. Das deutsch-polnische Verhältnis war nicht zwischen beiden Kriegen, war nicht immer so schlecht wie 1939. Der Start ist schlecht und auch das Ende. 1918 nehmen sich die Polen, nachdem das Deutsche Reich gegenüber Amerika, England und Frankreich im Westen hatte Frieden schließen müssen, die bis dahin deutschen Provinzen Posen und Westpreußen. Sie tun dies, ehe ihnen diese Gebiete von den Siegermächten zugesprochen werden. Westpreußen war immerhin zu 70% deutsch besiedelt, sodass dieser Gewaltstreich Polens von keiner Weimarer Regierung anerkannt worden ist. 1918 und 19 fordert Polen in Versailles außerdem Teile von Pommern, Schlesien und Ostpreußen für sich, was ihm jedoch nicht zugestanden wird, aber doch Ängste in Deutschland hinterlässt. 1921 startet Polen den Versuch, ganz Oberschlesien mit Milizen und den dort ansässigen polnischen Gastarbeitern zu erobern. Nach einer Volksabstimmung, die Polen zu verhindern sucht, erhält es das ostoberschlesische Industriegebiet von den Siegerstaaten zugesprochen. 1933 fordert Polen Frankreich 3-mal zu einem Zweifrontenkrieg gegen Deutschland auf, was Frankreich allerdings ablehnt. Polen verfügt 1933 mit 278.000 Mann im Heer, also fast 300.000 Mann im Heer, immerhin noch über 3-mal so viel Militär wie Deutschland mit seinem 100.000 Mann Heer. So wird Polen vor Hitlers Amtsantritt 1933 von allen demokratischen Parteien in Deutschland und von der Reichswehr als Bedrohung angesehen. Erst unter den Diktatoren Hitler in Polen und Hitler in Deutschland und Pilsudski in Polen gibt es eine Annäherung für ein paar Jahre, die auch nach Pilsudskis Tod 1935 noch für eine Weile anhält. Nach Pilsudskis Versuch von 1933, Frankreich zu einem Krieg gegen Deutschland aufzuwiegeln, der ja erfolglos war, lenkt Pilsudski ein. Er schließt 1934 mit Hitler einen Freundschaftsvertrag. Dem folgt der schon erwähnte erste deutsch-polnische bilaterale Minderheitenschutzvertrag. Das nun stabile deutsch-polnische Verhältnis führt dazu, dass Polen sich 1938 seine Landerwerbung in der zerfallenen Tschechoslowakei von Hitler billigen lässt. Polen annektiert 1938 den tschechischen Teil des Industriegebiets von Teschen und dabei auch die weitgehend deutsch bewohnte Stadt Oderberg, auf die ich noch zu sprechen komme. Oderberg. Teschen, für den, der es nicht weiß, das Teschener Gebiet ist die Südostfortsetzung von Oberschlesien. Da Polen von 1918 bis 1938 seine Nachbarn Sowjetunion, Litauen, Deutschland und Tschechoslowakei je ein- oder mehrfach angegriffen hat und Grenzgebiete aller seiner Nachbarn annektiert hat, ist Polen bis 1938 für England das, was wir heute als Schurkenstaat bezeichnen. Die Engländer hatten damals einen anderen Ausdruck, der war nicht schmeichelhafter. Obwohl sich Deutschland und Polen bis 1938 angenähert haben, gibt es weiterhin die drei deutsch-polnischen Probleme. Erstens die Wahrung der Menschenrechte der deutschen Minderheit in Polen. Zweitens den deutschen Wunsch, das deutsche Danzig wieder an Deutschland anzuschließen. Schließlich fordern das die zu 97% deutschen Bewohner Danzigs seit Jahren. Und Danzig war Völkerbundsmandat und nicht Teil des Staates Polen. Aber die Sieger hatten Polen in Danzig besondere Zoll-, Post-, Bahnwege und diplomatische Rechte eingeräumt. Das dritte Problem ist der deutsche Wunsch nach exterritorialen Verkehrswegen vom Reichsgebiet in das seit 1918 abgetrennte Ostpreußen. Dieser deutsche Wunsch kommt nicht von ungefähr. Ostpreußen ist damals nach zwei Verträgen durch 8 Eisenbahnverbindungen über nun polnisches Gebiet mit Pommern und Schlesien verbunden. Nach den Verträgen sind die Transitgebühren in Zloty zu bezahlen, was zunächst auch keine Schwierigkeiten bereitet. Während und nach der Weltwirtschaftskrise nimmt Deutschland nicht mehr genug Zloty ein, um die Transitgebühren voll bezahlen zu können. Und so überweist die Reichsregierung immer den an Zloty fehlenden Betrag auf ein polnisches Konto, aber in Reichsmark. Polen sieht darin einen Vertragsbruch, was es formal ja auch war, und schließt zur Strafe ab 1936 eine Eisenbahnstrecke nach der anderen. 67% der Eisenbahntransporte jedoch dienten der Energieversorgung Ostpreußens. Sie fahren Kohle aus Oberschlesien für Industrie, Gewerbe und Hausbrand und die Stromerzeugung in die abgeschnittene Provinz. Schließlich droht Polen einmal damit, bei weiterhin unvollständigen Zloty-Überweisungen auch die letzten Strecken zwischen Ostpreußen und dem Reichsgebiet zu schließen. Damit wäre Ostpreußen von seiner Energieversorgung abgeschnitten und dem wirtschaftlichen Ruin preisgegeben gewesen, wie 2 Jahrzehnte später Berlin durch die sowjetische Blockade. So kommt die deutsche Seite auf die Idee, mit den Polen statt über Zloty-Zahlungen zu sprechen, lieber über exterritoriale Verkehrswege unter deutscher Hoheit und Regie zu verhandeln. Damit ist dieser Wunsch entstanden. Damit stehen 1939 die drei erwähnten deutsch-polnischen Probleme auf der Tagesordnung, und zwar nach Dringlichkeit das Los der deutschen Minderheit in Polen, die Transitwege nach Ostpreußen und die Zukunft der Stadt Danzig. Es ist ganz interessant, dass diese Problematik vor Hitlers Amtsantritt auch schon woanders bemerkt und so gesehen worden ist. So warnt Churchill schon am 24. November 1932 in einer Oberhausrede in London. Er sagt, wenn die englische Regierung wirklich wünscht, etwas für die Förderung des Friedens zu tun, dann sollte sie die Führung übernehmen und die Frage Danzigs und des Korridors ihrerseits wieder aufrollen, solange die Siegermächte noch überlegen sind. Wenn diese Fragen nicht gelöst werden, kann keine Hoffnung auf einen dauerhaften Frieden bestehen. Ende des Zitats. Das waren nicht etwa Worte von Herrn Hitler, sondern von Herrn Churchill. Die Ursachen für den neuen Krieg hatten die Sieger in Versailles selbst geschaffen und sie nicht beiseite geschafft, als die Zeit längst dafür reif war. Hitler glaubt 1938, zwei Trümpfe für die Lösung dieser Probleme in der Hand zu haben. Der erste. Die polnischen Regierungen hatten die 16 deutschen Reichsregierungen vor Hitler gebeten, ihre Gebietsgewinne in Posen, Westpreußen und Oberschlesien als endgültig anzuerkennen. Alle Regierungen der Weimarer Republik hatten dies abgelehnt. Hitler bot diese Anerkennung an. Der zweite Trumpf: Die Polen hatten 1938 bei ihrer Annexion des Teschener Industrie, des tschechischen Industriegebiets von Teschen auch die überwiegend deutsch bewohnte Stadt Oderberg mit annektieren wollen. Ich hatte das schon erwähnt. Das Auswärtige Amt in Berlin hatte Einspruch dagegen eingelegt. Doch Hitler war hier eingeschritten und hatte Oderberg den Polen zugestanden. Sein Argument: Wir können nicht um jede deutsche Stadt mit Polen streiten. Seine Hoffnung, dass Polen dafür der Wiedervereinigung der deutschen Stadt Danzig mit dem Deutschen Reich zustimmen würde. Nach der Annexion des Teschener Gebiets und Oderbergs durch Polen im September 1938 beginnt Hitler im Oktober 1938 die Verhandlungen mit Polen um Danzig, Transitwege und Einhaltung der Menschenrechte. Sein erstes Angebot: Die Anerkennung der polnischen Gebietserwerbung seit 1918 und die Verlängerung des deutsch-polnischen Freundschaftsvertrages von 10 auf 25 Jahre. Im Januar 1939 legt Hitler noch einmal nach. Er schlägt vor, wörtliches Zitat: Danzig kommt politisch zur deutschen Gemeinschaft und bleibt wirtschaftlich bei Polen. Ende des Zitats. Eine in meinen Augen faire, sehr faire Kompromisslösung, denn Danzig gehörte ja vorher auch nicht politisch zu Polen. Es war Mandatsgebiet des Völkerbunds. Bis in den März 1939 hinein gibt es deutsch-polnische Verhandlungen. Dabei gibt es leichte Annäherungen, aber keinen Durchbruch. Zu der Zeit ist Polen in Europa wegen seiner vielen Kriege seit 1920 und wegen der Teschen-Annexion im September 38 in England noch geächtet. Ende März 39 aber wendet sich das Blatt. Hitler begeht seinen großen Fehler. Er erklärt die Tschechei entgegen früher gegebene Versprechungen zum deutschen Protektorat und lässt sie besitzen. Nun brauchen die Briten Verbündete gegen Deutschland und sie bieten Polen einen Beistandspakt ein. Polen wechselt den Partner und geht auf die englische Seite über. Obwohl die deutsch-polnischen Gespräche zunächst noch weiterlaufen, schließt Polen Ende März 1939 den Vertrag mit England, macht seine Truppen teilweise mobil, stellt Korpsstäbe auf und lässt einen Teil seiner Truppen in Ostpreußen aufmarschieren. Gegen Ostpreußen aufmarschieren. März 1939. Hitler reagiert. Er gibt am 3. April 1939, also danach, der Wehrmacht erstmals den Befehl, einen Angriff gegen Polen vorzubereiten. Und zwar so, dass er am 1. September 1939 beginnen könnte. Nun herrscht Eiszeit zwischen Deutschland und Polen. Dennoch macht die deutsche Reichsregierung noch ein paar Anläufe, weiter zu verhandeln. Doch die polnische Regierung, nun mit Rückendeckung Englands, erklärt: Der Status der freien Stadt Danzig beruhe nicht auf dem Vertrag von Versailles, sondern auf der jahrhundertelangen Zugehörigkeit Danzigs zu Polen. Und Posen und Westpreußen gehörten de jure und de facto längst zu Polen. Die angebotene deutsche Anerkennung sei keine Gegenleistung. Der polnische Außenminister Beck stellt nochmal klar, was er damit meint. Er sagt am 5. Mai 1939 vor dem Sejm in Warschau: Eine Nation, die sich selber achtet, macht keine einseitigen Zugeständnisse. Hitler bittet danach die englische Regierung, für Deutschland mit den Polen zu verhandeln. Am 30. August 1939 macht Hitler den schon von mir zitierten 16-Punkte-Vorschlag. Er schlägt dabei als wesentliche Punkte vor: Die Bevölkerung im Korridor soll in einer Volksabstimmung unter internationaler Kontrolle selbst entscheiden, ob sie zu Polen oder zu Deutschland gehören will. Der Wahlverlierer bekommt exterritoriale Verkehrswege durch den Korridor. Bleibt der Korridor bei Polen, kriegt Deutschland exterritoriale Wege nach Ostpreußen. Kommt der Korridor in Deutschland, kriegen die Polen exterritoriale Wege von Polen nach Gdynia an der Ostsee. Und Teil des Vorschlags ist auch, dass der Hafen und die Stadt Gdynia an der Ostsee unabhängig vom Wahlausgang bei Polen bleiben. letzter Teil des Vorschlags. Polen behält außerdem seine Handelsprivilegien in Danzig. Das ist der letzte deutsche Vorschlag vor dem Krieg. Soweit zu der angeblichen Verhandlungsunwilligkeit Hitlers vor dem Krieg, den unsere Schulkinder lernen müssen. Ich möchte zum Abschluss noch etwas zu den Quellen sagen, aus denen ich geschöpft habe, und etwas zum Abschluss des Hitler-Stalin-Pakts, der dem Kriegsbeginn ja unmittelbar vorausging. Die am häufigsten von mir verwendete Quellen waren die Akten der diversen auswärtigen Ämter oder Außenministerien. Sie geben ja Aufschluss über den Umgang der Staaten miteinander. Sie wissen, dass offizielle Akten, Gesprächsprotokolle, diplomatische Noten etwa 30 Jahre, nachdem sie geschrieben worden sind, der Öffentlichkeit und der Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden. Sie werden dann zusammengestellt, redigiert, gedruckt und als Bücher herausgegeben. Ich habe hier mal einen solchen Band. Das sind die Akten des Deutschen Auswärtigen Amtes aus der letzten Woche vor Kriegsbeginn. So sieht sowas aus. Andere Nationen haben das in gleicher Form. Nur wir nennen unseres Weißbuch und die Franzosen Grünbuch und jeder hat da so einen anderen Namen. Als Laie, der ich bin, stößt man beim Lesen dieser Akten und anderer Quellen staunend auf viele Eigentümlichkeiten, die die Geschichtsstudenten vielleicht schon früh von ihren Professoren erklärt bekommen. Ich musste mir da erst meinen Witz kaufen. Die erste fast selbstverständliche Besonderheit ist, dass jede Regierung, jede Nation die Akten veröffentlicht, vor allem die Akten veröffentlicht, die sie in einem guten Licht darstellen lässt und die Akten, die ein bisschen riechen, möglichst nicht veröffentlicht. Das hätte mich eigentlich nicht wundern dürfen. Das ist eben so. Macht ja eine Privatperson im persönlichen Leben auch so. Eine zweite Eigentümlichkeit habe ich erst recht spät bemerkt, die ich mir auch hätte denken können, nämlich die Fälschungen in offiziellen Akten. Ich fand zum Beispiel eine Hitlerrede mit gefälschten Stellen in den gedruckten und veröffentlichten Akten des Deutschen Auswärtigen Amtes, und zwar im Band vor diesem Band. Man veröffentlicht ja kein selbstbelastendes Material, wenn man weiß, dass es gefälscht ist. Ich konnte mir auf diesen Sachverhalt keine Erklärung geben. Ich habe gegrübelt und bin auf nichts gekommen, was diese Sache einigermaßen plausibel erklärt. Dann habe ich mich an den Geschichtsprofessor gewendet, an den ich mich immer gewandt habe, wenn ich ratlos war. Der hat gesagt, lieber Schulze-Ronow, lesen Sie mal das Vorwort in diesen Akten. Und Sie können das Vorwort dieser Akten aller Vorkriegs- und Kriegsakten des Deutschen Auswärtigen Amtes, die nach dem Krieg veröffentlicht worden sind, lesen. Es steht immer das Gleiche drin. Ich habe das Vorwort gelesen und da steht, dass diese deutschen Akten ausschließlich von englischen, französischen und amerikanischen Historikern und Archivaren zusammengestellt und veröffentlicht worden sind. Die einzigen deutschen Hände, die hieran mitgearbeitet haben, waren die des Buchdruckers und die des Buchbinders. So kann man natürlich durch Auswahl auch Geschichtsbetrachtungen lenken. So haben uns die Sieger, uns als Besiegten, durch die Auswahl von Akten ihre Lesart von Geschichte aufgedrückt. Nachdem ich das entdeckt hatte, habe ich mir die gleichen Akten, die zum Teil schon mal 39, 40, 41 gedruckt und veröffentlicht worden sind, besorgt und habe dann die zwei Akteneditionen verglichen und festgestellt, mal haben die Deutschen was weggelassen und mal haben die Engländer, Franzosen und Amerikaner etwas weggelassen und damit geschönt. Ich fand aber, dass diese Akten, obwohl sie nur von Engländern, Franzosen und Amerikanern ausgewählt worden sind, immer noch aufschlussreich genug. Und ich fand auch die englischen Akten, belgischen und anderen, aufschlussreich genug, auch wenn ich bei den englischen viele Auslassungen festgestellt habe. Man findet sehr viel Interessantes, ohne dass man Zugang zu Geheimakten hat. Ich hatte eben gesagt, dass dies die Akten einer Woche sind. Sie können sich vorstellen, dass wenn man die Vorkriegszeit bearbeitet, man dann vor einem großen Regal mit Akten steht, die man gar nicht alle lesen kann, wenn man jemals mit seiner Arbeit fertig werden will. Und so habe ich dann eben selektiv gearbeitet, die Akten zu den Ereignissen gelesen, über die ich was wissen wollte, über die ich schreiben wollte. Aber wie das denn so ist, man will ja auch wissen, was ist kurz vorher gelaufen und was ist kurz nachher gelaufen. Und so habe ich ein bisschen davor gelesen und ein bisschen danach gelesen. Und da bin ich auch auf manches gestoßen, nachdem ich gar nicht gesucht habe. Und dafür möchte ich Ihnen jetzt zum Schluss ein Beispiel geben. So steht in allen deutschen Geschichtsbüchern Hitlers Untat, die drei baltischen Staaten Stalin zu überlassen. Und zwar mit dem geheimen Zusatzprotokoll vom 23. August 1939. Auf mich hat das immer wie ein finsteres Komplott zwischen Hitler und Stalin gewirkt. Ein Komplott, mit dem die Litauer, die Letten, die Esten, die Finnen und Ostpolen der Sowjetunion zugesprochen worden sind. Es gibt dieses geheime Zusatzprotokoll und dieses geheime Zusatzprotokoll ist eine Schurkerei, da gibt es gar keinen Zweifel. Aber ich fand die Begleitungsstände interessant, die ich so noch nirgendwo gelesen hatte, aber die jeder von Ihnen in diesen Akten nachlesen kann. Und jeder von Ihnen kann in jeder Universitätsstadt, die eine historische Fakultät hat, diese Akten einsehen. Unmittelbar vor den deutsch-sowjetischen Verhandlungen in Moskau fanden sowjetisch-französisch-britische Verhandlungen in Moskau statt. Und da waren es die Briten und Franzosen, die einen Beistandspakt mit den Sowjets wollten. Und da waren es die Briten und Franzosen, die den Sowjets die drei Baltenstaaten auf den Opferaltar gelegt hatten. Da hatten sich schon Briten und Franzosen damit einverstanden erklärt, dass die Balten unter sowjetische Kontrolle kommen. Nur deren Vertrag ist dann nicht unterschrieben worden, unserer ist unterschrieben worden. Also die gleiche Schurkerei von der Absicht her schon bei Briten und Franzosen, was unsere Schurkerei kein Stückchen besser macht. Nun kommt mein Zufallsfund in den Akten des Auswärtigen Amtes. Ich lese dort, wie bekannt, dass die deutsche Reichsregierung einen Nicht-Einmischungspakt mit der Sowjetunion anstrebt und deshalb in Moskau vorstellig wird. Der deutsche Botschafter in Moskau, Graf von der Schulenburg, erhält einen Besuchstermin im sowjetischen Außenministerium beim sowjetischen Außenminister Molotow. Molotow schlägt ihm in Frageform vier Verhandlungsgegenstände vor. Punkt 1, der erwünschte Nicht-Angriffspakt. Punkt 4, ist eine gemeinsame deutsch-sowjetische Bestandsgarantie für die weitere Unabhängigkeit der drei baltischen Staaten. Sie haben richtig gehört. Unabhängigkeit der drei baltischen Staaten. Der deutsche Reichsaußenminister von Ribbentrop, von Schulenburg informiert, antwortet auf dieses Gespräch mit einem Brief und erklärt sich mit allen vier Verhandlungsgegenständen, die Molotow vorgeschlagen hat, einverstanden. Und er schreibt auch nochmal expressis verbis, dass er mit der Unabhängigkeitserklärung für die drei baltischen Staaten einverstanden ist. Beim nächsten Treffen Molotows mit von der Schulenburg sagt Molotow, dass Deutschland seinen Nicht-Angriffspakt wie gewünscht haben könnte, aber dazu ein geheimes Zusatzprotokoll unterschreiben müsste. Und er betont am Ende des Gesprächs nochmal ausdrücklich, Pakt ja, aber nur mit einem geheimen Zusatz. Da fragt der deutsche Botschafter natürlich auf der Stelle, wie es seines Amtes ist, was denn in diesem geheimen Zusatz stehen soll. Molotow gibt ihm keine Antwort. Die deutsche Seite glaubt nun, es ginge im geheimen Protokoll um die Bestandsgarantie für die drei baltischen Staaten oder zumindest ginge auch darum. Als der deutsche Botschafter aus Moskau, den deutschen Außenminister in Berlin, von diesem Gespräch mit Molotow berichtet, versichert der Minister in seiner Reaktion, er sei mit allen Verhandlungsgegenständen einverstanden, auch mit der gemeinsamen deutsch-sowjetischen Garantie für die drei baltischen Staaten. Ganz faszinierend, wie in jeder Note und in jedem Gesprächsprotokoll der Punkt Unabhängigkeit der drei Baltenstaaten wieder erwähnt wird. Also Irrtum ausgeschlossen. Kurz darauf leitet Molotow der deutschen Seite einen Entwurf für den Nicht-Angriffspakt zu. Der Text für das geheime Zusatzabkommen fehlt. Es ist ja üblich, dass man Texte vorher austauscht, wenn man was unterschreiben will, wenn man es vorher lesen, nochmal drüber nachdenken, vielleicht am Text feilen. Statt des noch fehlenden Textes lädt Stalin von Ribbentrop nach Moskau ein. Am 23. August 1939, 7 Tage vor Kriegsausbruch, reist der deutsche Außenminister von Ribbentrop mit Unterzeichnungsvollmacht nach Moskau. Um 16 Uhr an diesem Tag tritt er erstmals in seinem Leben Auge in Auge Stalin im Kreml gegenüber. Und Ribbentrop glaubt immer noch, dass er gleich neben dem Nicht-Angriffspakt auch die Garantieerklärung für die drei baltischen Staaten unterschreiben soll. Um Mitternacht jedoch wird schon der berühmte deutsch-sowjetische Nicht-Angriffspakt unterzeichnet und mit ihm das berüchtigte Zusatzprotokoll, in dem die drei Baltenstaaten, Finnland und Ostpolen, den Sowjets als Interessengebiet zugesprochen werden. Was ist in den 8 Stunden zwischen 16 Uhr, erstem Gegenübertreten Stalin-Ribbentrop und Mitternacht der Unterzeichnung geschehen. Molotow eröffnet von Ribbentrop den Inhalt des geheimen Zusatzabkommens, nämlich die Aufteilung Osteuropas in zwei Interessensphären. Von Ribbentrop ist überrascht, damit hat er nicht gerechnet. Er hat zwar Verhandlungsvollmacht und Unterzeichnungsvollmacht, aber das ist ihm eine Nummer zu groß. Er will das nicht verhandeln. Er bittet Stalin um eine Konferenzunterbrechung, die wird ihm gewährt. Ribbentrop fährt aus dem Kreml rüber in die deutsche Botschaft, ruft aus der deutschen Botschaft in Berchtesgaden bei Hitler an und berichtet. Hitler hat damit selbst nicht gerechnet. Er ist perplex, aber mit dem Rücken an der Wand, denn die deutsch-polnische Lage hat sich inzwischen so zugespitzt, dass er den Nicht-Angriffspakt mit der Sowjetunion braucht. Und Hitler sagt, von Ribbentrop unterzeichnen Sie. So ist dieses geheime Zusatzabkommen ein Überraschungscoup der Sowjets. Neulich hat die Frankfurter Allgemeine noch das Gegenteil geschrieben. So habe ich das nirgendwo gelesen. Jeder von Ihnen, jeder Geschichtsstudent, jeder Geschichtsprofessor kann es in diesen Akten nachlesen und ich wundere mich, dass nie darüber geschrieben wird. Hitler hat ja akzeptiert, was vorher schon die Briten und Franzosen akzeptiert haben. Trotzdem war das ein Vergehen an der Souveränität der Balten und der Finnen. Zu dem geheimen Zusatzabkommen gehört auch, dass Deutschland der Sowjetunion freie Hand in Ostpolen eingeräumt hat, Ostpolen. Kaum, dass das geheime Zusatzabkommen unterschrieben ist, etwa Mitternacht, wird es noch am gleichen Vormittag, etwa 10 Uhr, von einem deutschen Diplomaten aus der deutschen Botschaft in Moskau an einen amerikanischen Diplomaten aus der amerikanischen Botschaft in Moskau verraten. Der überbringt das sofort seinem Botschafter, der telegrafiert das sofort rüber nach Washington. Und wenn Sie an die Zeitdifferenz von Washington nach Moskau nach Washington denken, dann ist Ihnen klar, dass Roosevelt, als er morgens ins Oval Office kam, den Inhalt des geheimen Zusatzabkommens bereits auf dem Schreibtisch liegen hatte. So hat Roosevelt sofort Kenntnis davon, dass Polen nun von Deutschland und der Sowjetunion bedroht ist. Roosevelt hält dieses Wissen vor den Polen geheim. Er lässt die Polen stattdessen wissen, sie sollten in der Danzig-Frage unnachgiebig bleiben. So hat Roosevelt die Polen wissentlich in eine deutsch-sowjetische Falle laufen lassen. Und Sie können mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Polen in Kenntnis dieser neuen Gefahr lieber auf ihre ohnehin begrenzten Rechte im Freistaat Danzig verzichtet hätten, als stattdessen Ostpolen an die Sowjets zu verlieren. So stellen sich eben bei genauer Akteneinsicht viele Dinge anders dar, als wir sie so in der deutschen Nachkriegsliteratur zu lesen bekommen. So, meine Damen und Herren, das waren die deutsch-polnischen Spannungen, die zum Krieg geführt haben. Das waren die deutschen Verhandlungsbemühungen um die Heimkehr Danzigs, die den Krieg nicht verhindern konnten. Und das war die Einigung Hitlers mit Stalin, die dem Deutschen Reich den Rücken freigemacht hat für einen Krieg gegen Polen. Für mich selbst war vieles von dem neu, als ich mit meinen Arbeiten begonnen habe. Ich behaupte heute, dass meine Generation zum Teil gefälschte Geschichte hat lernen müssen. Bitte geben Sie die wahre Geschichte an Ihre Enkel und Kinder weiter. Meine Damen und Herren, es wird sich im kommenden Juni zum 65. Mal jähren, dass deutsche Truppen die Grenze zur Sowjetunion überschritten. Was folgte, ist als der verlustreichste Krieg der Weltgeschichte bezeichnet worden, den zwei Länder je gegeneinander geführt haben. Er endete mit der deutschen Niederlage, denn auf der anderen Seite der Grenze erwartete die deutschen Soldaten 1941 ein Gegner, der sich um den Preis von Millionen Menschenleben und mit der ganzen Wucht des totalen Staates auf einen Offensivkrieg vorbereitet hatte und ihn so rücksichtslos führte, wie er auch diese Vorbereitung betrieben hatte. Diese Niederlage bedeutete zugleich das Ende Deutschlands, wie es bis dahin bestanden hatte. Die Vernichtung Ostdeutschlands in den Jahren 1945 und danach sowie die erneute Abspaltung Österreichs schufen neue Tatsachen. Darauf muss kaum hingewiesen werden. Es ist unter Historikern ein akademischer Streit darüber geführt worden, ob am Anfang der neueren deutschen Nationalgeschichte Napoleon war oder das Alte Reich. Am Ende stand in jedem Fall das Unternehmen Barbarossa. Immerhin, 65 Jahre sind eine lange Zeit. Man sollte also meinen, dass aus diesem Abstand heraus auch der Blick zurück mit einem gewissen Abstand erfolgen könnte. Man weiß jedoch, dass dies häufig nicht der Fall ist. Im Gegenteil bildet der Angriff auf die UdSSR als angeblich unprovozierter Überfall geradezu einen Teil deutscher Staatsräson und ist in diesem Sinn weiterhin auch ein Politikum. Erst letztes Jahr reiste der damalige deutsche Bundeskanzler nach Moskau, um den Sieg der UdSSR als Befreiung zu feiern. Dies sind, wenn man so sagen darf, moralisch motivierte Bemühungen um ein ganz bestimmtes Geschichtsbild. Das von deutscher Schuld, also von deutscher Verantwortung und damit deutscher Initiative bestimmt wird. Dazu gehört nebenbei auch, dass man Machtpolitik und Imperialismus in Deutschland generell für unmoralisch hält, womit ja auch die amerikanische Regierung derzeit ihre Schwierigkeiten hat. Geht man zurück in die Welt der Jahre 1939 bis 1941, dann sieht dies jedoch ganz anders aus. Das große Spiel, das nach Josef Stalins Worten um Europa gespielt wurde, sieht zu dieser Zeit eher einem Schachspiel mit mehr als zwei Spielern ähnlich, die sich wechselseitig zu bestimmten Zügen zwingen. Das Unternehmen Barbarossa wird dabei zum letzten Zug, den Deutschland noch hatte. Denn es blieb Hitler gar nichts anderes übrig, als uns anzugreifen. Er hätte seinen Krieg mit England niemals beenden können. Niemand anderer als der sowjetische Außenminister Molotow kam mit einigen Jahrzehnten Verspätung zu dieser Feststellung. Er machte damit England und die Politik Winston Churchills für die Eskalation des Weltkriegs in den Jahren 1939 bis 1941 direkt verantwortlich. Molotow ging allerdings nicht so weit, seinen eigenen Beitrag zum Angriff von 1941 ebenfalls offen anzusprechen. Auch die Rote Armee stand im Sommer 1941 bereit, einen Angriff gegen den deutschen Einflussbereich zu starten. Molotows Politik trug wesentlich dazu bei, diesen Angriff vorzubereiten, und es waren die Erpressungen der Sowjetunion, die bereits zeitgenössische Beobachter zu der Erkenntnis brachten, Hitler müsse nach diesem Verhalten unzählige Rechnungen mit der UdSSR zu begleichen haben. Es war Molotows Verhalten in den Verhandlungen mit der deutschen Führung in Berlin, das den Bruch offensichtlich machte. Er kündigte damals, im November 1940, das erst ein Jahr vorher geschlossene Abkommen über die Grenzen der deutsch-sowjetischen Interessenssphären machte sich über deutsche Gesprächsangebote lustig. Das ließ kaum noch Fragen offen. Konsequenterweise wies Molotow kurze Zeit später, nach seiner Rückkehr aus Berlin, die Kommunistische Internationale auch an, ausdrücklich an, die Unterwanderung des deutschen Machtbereichs in Europa fortzusetzen. Das alles führt zu Details, von denen später noch zu sprechen sein wird. Wie aber damit bereits angedeutet, ist Hitlers Entschluss zum Angriff auf die UdSSR auf ein ganzes Bündel von Gründen zurückzuführen. Er ist weder ausschließlich ein Produkt zweiseitiger Streitigkeiten zwischen Russland und Deutschland gewesen, noch war er in nationalsozialistischen Lebensraum Eroberungsabsichten von vornherein zwingend angelegt. In den Jahren seit 1990 sind zahlreiche neue Dokumente gefunden und Quellen erschlossen worden, die den Kern des konventionellen Bildes über Ursache und Wirkung beim Zweiten Weltkrieg in Frage stellen. Dazu gehören genauere Informationen über sowjetische Angriffsvorbereitungen und Stalins Langzeitstrategie, als sie bisher verfügbar waren. Die Tagebücher des Generalsekretärs der Komintern zum Beispiel ermöglichen einen Einblick in die Absichten Stalins. Zitat: Wir können manövrieren und die eine Seite gegen die andere aufhetzen. damit sie sich umso heftiger gegenseitig zerfleischen. Der Nicht-Angriffspakt hilft Deutschland in gewisser Weise. Bei nächster Gelegenheit muss man die andere Seite aufhetzen. Das ist Originalton Stalin am 7. September 1939, also als die Tinte auf diesem deutsch-sowjetischen Nicht-Angriffspakt noch kaum trocken war. Womit diese Strategie letztlich enden sollte, nämlich mit einem Angriff nach Westen, einem russischen Angriff nach Westen, dazu konnte ebenfalls neues Quellenmaterial erschlossen werden, das die konkreten Angriffsabsichten der Roten Armee für das Jahr 1941 beweist. Unter anderem ein sorgfältig, handschriftlich ausgearbeiteter Plan des Generalstabschefs Schukow für einen Angriff auf die deutschen Truppen in Polen, von denen Schukow ausdrücklich schrieb, die deutschen Truppenkonzentrationen drohten einem russischen Angriff zuvorzukommen. Zugleich haben neuere Arbeiten russischer Historiker auch weitere Details darüber zutage gefördert, wie die Rote Armee propagandistisch in den Wochen vor dem Juni 1941 auf einen eigenen Angriff eingestellt wurde. Bekannt war bereits ohnehin seit Längerem, wie weit die Planungen für sowjetische Propaganda im noch zu erobernden Polen bereits gediehen waren. Man plante unter anderem bereits Zeitungen, deutschsprachige Zeitungen für die zu erwartenden Gefangenen. Und schließlich, als ein weiteres Detail, erwies sich auch die neuere Memoirenliteratur sowjetischer Diplomaten als außerordentlich ergiebig. Wladimir Semjonow etwa, der es später zum sowjetischen Botschafter in Bonn bringen sollte und eine Zeit lang oberster Repräsentant der Sowjetunion in der DDR gewesen ist, gab in seinen Erinnerungen ohne weiteres zu, dass er bereits im Sommer 1940 zur russischen Botschaft in Berlin geschickt worden war, um Pläne für die Sowjetisierung Deutschlands auszuarbeiten, falls die Rote Armee einmal nach Deutschland kommt. Das ist die eine Seite. Was die andere Seite, also die deutsche, betrifft, so stand bisher noch meistens die Ansicht im Vordergrund, Stalin habe zwar einen Angriff vorbereitet, in Deutschland aber habe man das entweder nicht vermerkt oder von der sowjetischen militärischen Leistungskraft wenig Respekt gehabt. Die ausführlichen Begründungen für den deutschen Angriff, die am 22. Juni 1941 öffentlich gegeben wurden, wurden von der historischen Forschung entweder ganz ignoriert oder als bloße Propaganda abgetan. Auch hier ergibt ein genaues Hinsehen ein anderes Bild. Selbst aus den unter alliierter Verantwortung veröffentlichten Akten zur deutschen auswärtigen Politik, Herr Schulze-Ronow hat vorhin darauf hingewiesen, wie die entstanden sind, selbst aus diesen Akten also geht hervor, dass die Sorgen vor einem russischen Angriff auf den Balkan und auf die unverzichtbaren Rohstoffreserven in Rumänien in der Gedankenwelt der deutschen Führung stets präsent waren. Russland hänge wie eine drohende Wolke am Horizont, so Hitler, werde jedes Machtvakuum sofort füllen und jede Aussage der russischen Politiker über ihre angeblich begrenzten Ziele seien völlig wertlos, wenn die Panzer erst einmal rollen würden. Wohin diese russischen Panzer gegebenenfalls rollen sollten, das wurde bereits seit 1939 bei der deutschen Aufklärung in Kriegsspielen durchgespielt, wobei die sowjetischen Absichten und Möglichkeiten recht frühzeitig erkannt wurden. Ein Kriegsspiel von fremder Heere Ost erriet die möglichen Stoßrichtungen des Schukow-Plans bereits im Herbst 1939 recht genau. Ich habe die Karte jetzt im aktuellen Buch erstmals auch dokumentiert. Die Edition der Goebbels-Tagebücher, die mittlerweile auch weiter fortgeschritten ist, hat diese und andere Einschätzungen bestätigt. Wenn Russland angreifen wolle, dann solle es doch, lautete Hitlers trotzige Reaktion auf den sowjetischen Aufmarsch gegenüber Rumänien und die Mitwirkung der Sowjets an dem Putsch in Jugoslawien im April 1941. Dieser Putsch störte die Absichten der deutschen Führung, auf dem Balkan Frieden zu halten, ganz empfindlich. Da auch hier mittlerweile die Vorlagen freigegeben sind, für die Forschung freigegeben sind, die Hitler persönlich vorgelegt wurden, was die sowjetische Beteiligung an diesem Putsch betraf, herrscht auch hier nun mehr Klarheit darüber, dass Hitler ganz persönlich Grund hatte anzunehmen, dass die Sowjets an diesem Putsch beteiligt waren. Und mehr noch, aufgrund anderer Nachrichten, auch davon ausgehen musste, dass beim Ausbruch des Balkankrieges im April 1941 mit einer Art konzertierter Aktion von Ost und West zu tun zu haben. Denn auch England blieb in dieser Region nicht untätig. Das ist wieder ein Fall, wo das tödliche Spiel sichtbar wird, das hier gespielt wurde. Churchill schrieb es in seinen Memoiren und sein damaliger Botschafter in Washington gab es schon 3 Wochen nach dem Kriegsbeginn auf dem Balkan 1941 auch öffentlich zu. Die englische Politik hatte den Balkankrieg bewusst angezettelt und ihre griechischen Verbündeten wie Bauern auf dem Schachbrett geopfert, nur um Deutschland in Schwierigkeiten zu bringen, von dem man in London genau wusste, dass Deutschland in dieser Region keinen Krieg gewollt hatte. Um den englischen Botschafter in den USA zu zitieren: Im Fall Griechenland waren wir uns sehr wohl bewusst, den tapferen Griechen keine Kräfte als Hilfe zur Verfügung stellen zu können, die mit der Stärke vergleichbar sein würde, die von den Deutschen eingesetzt werden würde. Aber dieser Krieg wird noch lange andauern. Und daher gab es vernünftige Gründe für unsere Intervention. Wir wussten, dass Hitler bemüht war, Kämpfe auf dem Balkan zu vermeiden. Die Tatsache aber, dass ein Feind eine bestimmte Aktion vermeiden will, ist allgemein ein guter Grund dafür, ihn genau zu dieser Aktion zu zwingen. Vom Standpunkt des Spielers, eben auch des Schachspielers, mochte das richtig sein. Einen besonders moralischen oder gar völkerrechtlich einwandfreien Standpunkt wird man diese Ausführung des englischen Botschafters Halifax nicht nennen können. Ähnliches hatte sich ja um die Jahreswende 1939-40 auch bereits in Skandinavien, insbesondere in Norwegen, zugetragen, wo die englische Regierung systematisch sich darauf vorbereitete, den Krieg auch nach Skandinavien auszudehnen, wohl wissend, dass auch das von deutscher Seite nicht gewollt wurde und die deutsche Operation, Norwegen zu besetzen, nur durch einen Zufall vor der englischen stattfand, denn Winston Churchill schickte seinen Neffen als Berichterstatter nach Narvik und das war für Hitler damals das Signal, die bereitliegenden deutschen Schiffe auch tatsächlich auslaufen zu lassen. In diesem Spiel geriet der Angriff auf Russland letzten Endes im Juni 1941 zum letzten Ausweg. Wenn dieser Angriff scheitern würde, sei sowieso alles verloren, sagte Hitler. Und wenn er gelinge, könne man vielleicht England zum Frieden bewegen. Dass der von Churchill gepflegte Mythos angeblich allein gegen eine welteroberte Herausforderung wie den Nationalsozialismus gestanden zu haben, seine Unwahrheiten und Schattenseiten enthielt, war bereits seit längerem bekannt. Der Überfall auf die französische Flotte, der englische Überfall, die Hungerblockade gegen den gesamten europäischen Kontinent, der spätere Bombenterror, von dem schon de Gaulle in seinen Memoiren berichtet hatte, wie sehr Churchill ihn herbeisehnte. Dazu eine unfaire Kriegsführung Englands, die in Churchills Worten ausdrücklich darauf zielte, den Krieg auszudehnen, Europa in Brand zu stecken und den Kontinent in einem Chaos aus Unterversorgung, Attentaten und Bürgerkrieg versinken zu lassen. Dies warf, wie gesagt, seine Schatten auf die Bilanz des Premiers. Und dazu kam noch die nüchterne Bilanz, die am Ende dieses Weges die Zerstörung des eigenen, des englischen Empire, den Aufstieg der USA und die Kontrolle halb Europas durch die Sowjetunion feststellen musste. Ob nun durch Kritiker innerhalb der konservativen Partei oder durch externe und spätere Beobachter wie Henry Kissinger, es ist oft festgestellt worden, dass Churchills Politik in ihren Zielen völlig scheiterte. Immerhin. So folgte dann beinahe regelmäßig die Frage, was waren die Alternativen im Kampf gegen Hitler? Man hätte doch die Deutschen ohnehin nicht zu einem Kompromiss bewegen können. Auch hier sind, wie in der Frage der Verhandlungen unmittelbar vor Kriegsausbruch, Ursache und Wirkung verdreht worden. Es gab von deutscher Seite vielfach den Versuch, den Krieg mit einem Kompromiss abzubrechen, und das Angebot, zu diesem Zweck die besetzten Länder wieder weitgehend zu räumen. Man wusste in Berlin recht genau, wie aussichtslos und wie kontraproduktiv ein weiterer Krieg sein würde. Das äußerte sich bei Beginn der aktuellen Krise zwischen Polen und Deutschland im Mai 1939 etwa in dem Ausspruch Hitlers vor der Wehrmachtsführung, er werde nicht der Idiot sein, der wegen Polen in einen Krieg schlittert. Ergänzend dazu wies er wenige Wochen später eine verstärkte Tiefenrüstung mit dem Ausdruck zurück, er brauche keine Tiefenrüstung, denn er wolle ja keinen Krieg. Er wolle höchstens blöffen, dazu brauche er Breitenrüstung. Nach diesen Voraussetzungen erweist sich dann die deutsche Politik, selbst im zweiten Halbjahr 1940, als weiterer Versuch, den Krieg zu ersticken. Die Welt und ihr Empire können sie behalten, äußerte sich Hitler in einem seiner Tischgespräche, wenn England nur militärisch die Finger vom Kontinent lassen würde. Aus dieser Einstellung ergab sich eine bestimmte Verhaltenskette und damit lässt sie sich auch nachweisen. Das begann bereits vor dem offiziellen Kriegsbeginn damit, dass Außenminister Ribbentrop unter ausdrücklicher Berufung auf Hitler noch am 2. September 1939 einen Abgesandten zum britischen Premier schickte, um den Rückzug aus Polen und Schadenersatz anzubieten. Der Abgesandte, Fritz Hesse war sein Name, blieb im Vorzimmer Winston Neville Chamberlains hängen und wurde von dessen Vertrauten Horace Wilson darüber belehrt, dass es für solche Kompromisse, Rückzugsangebote und so weiter längst zu spät sei. In England seien die Dinge angelaufen, das Parlament würde bereits tagen und die Kriegserklärung beschließen. Auch danach wurden von deutscher Seite Friedensangebote an die englische Regierung gemacht, die nicht angenommen wurden. Selbst die in Aussicht gestellte Räumung Westeuropas konnte Churchill nicht zu irgendwelchen Zugeständnissen bewegen. Daher wurde von Berlin aus gedroht, England direkt anzugreifen, was nach der Niederlage in der Luftschlacht um England nicht gewagt werden konnte. Es folgte der Versuch, England im Mittelmeerraum indirekt anzugreifen, was nicht ohne Verbündete wie Frankreich oder Spanien zu bewerkstelligen war, die aber nicht zu gewinnen waren. Der darauf folgende Versuch, England politisch matt zu setzen, indem die UdSSR sich an die Dreierpaktstaaten Deutschland, Japan und Italien anschließen sollte, scheiterte schließlich an der Ablehnung der Sowjets, die Molotow im November 1940 in Berlin erkennen ließ. Es wurden also alle Optionen ausgeschöpft, bevor im Winter 1940-41 sowohl von Deutschland als auch von der Sowjetunion aus die Weichen für einen deutsch-sowjetischen Krieg gestellt wurden. Diese Kompromissversuche, die deutschen Angebote, die fortgesetzten, wurden von englischer Seite ganz im Gegenteil dazu benutzt, die deutsche Führung zu manipulieren, was mittlerweile bekanntlich im Hess-Flug gipfelte. Denn Hess hatte im Gegensatz zu vielem, was in der Nachkriegsliteratur darüber geschrieben ist, durchaus gute Gründe, nach England zu fliegen und zu glauben, dort auf Verhandlungsbereitschaft zu stoßen. Denn diesen ganzen Flugaffären gingen monatelange Verhandlungsaffären voraus. Man weiß also nun inzwischen, was Hitler in seinen Tischgesprächen meinte, als er feststellte, ein Hindernis für eine politische Wende des Premiers Churchill sei, dass die Akteure das Staatsgerichtsverfahren vor Augen haben, wenn das Spiel aus ist. So wenn erst einmal publik wird, was wir angeboten haben, gibt es in England einen Aufruhr sondergleichen. Wenn man diese Zusammenhänge betrachtet, dann steht im Zentrum der Probleme das Scheitern von Diplomatie. Besser gesagt, das Fehlen wirklicher Diplomatie in den Jahren 1939 bis 1941. Wenn überhaupt noch eine Seite versuchte, Regierungskontakte mit dem Ziel des Kriegsendes herzustellen, dann war es die deutsche Regierung. Das ist eine Tatsache, die in einer breiteren Öffentlichkeit in Deutschland praktisch unbekannt ist. Wahrscheinlich, muss man wohl sagen, ist sie für die meisten sogar undenkbar. Diplomatie besteht bekanntlich aus Kompromissen, aus Doppeldeutigkeiten, aus Geduld und aus dem vorsichtigen Ausloten offener Entscheidungssituationen. Es ist zweifellos ungewöhnlich, in diesem Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg, in diesem Sinn überhaupt von Diplomatie zu sprechen. Ideologische Deutungen und eine klar verteilte Verantwortungszuweisung dominieren das Bild der Jahre zwischen 1939 und 1945, selbst in den Augen der Fachhistoriker. So bleiben weitergehende Fragen nach einem geopolitischen Hintergrund, vor dem die schließliche Vernichtung des Deutschen Reiches zu betrachten wäre, erst recht ausgeblendet. Dabei lassen sich durchaus geopolitische Linien ziehen, und ich will das jetzt kurz versuchen, die zu den Ursachen der Besonderheiten der deutschen Kapitulation von 1945 führen. Zu diesen gehörte das Ende einer Phase der europäischen Geschichte, die als sogenannte Krimkriegssituation bezeichnet worden ist und die davon gekennzeichnet war, dass die Weltpolitik dem europäischen Kontinent für einige Zeit den Rücken gekehrt hatte. Wie sich 1945 herausstellte, gehörte das aber zu den Existenzbedingungen des Bismarckreichs. Was ist also die Krimkriegssituation? Nachdem 1856 die Niederlage Russlands im eben Krimkrieg gegen England und Frankreich besiegelt war, bildete sich in den folgenden eineinhalb Jahrzehnten in Europa ein politisches Machtvakuum heraus, in dem die deutschen Einigungskriege stattfanden und auch stattfinden konnten. Das besiegte Russland gab die weitere Expansion auf den Balkan und in Richtung der türkischen Meerengen auf, widmete sich inneren Reformen und hielt sich territorial in Zentralasien schadlos. Gleichzeitig konsolidierte das britische Empire ebenfalls seinen Besitz in Übersee, während die vom damaligen Premier Palmerston kurzzeitig angedachte Pläne für eine Übergabe von Ukraine und Baltikum an Österreich und Preußen eine Episode der Geschichte blieben. Da sich auch die USA für ihren aktuellen Ausgriff nach Übersee den Weg über den Pazifik nach Ostasien gesucht hatten, wo Japan im Jahr 1854 gewaltsam für den amerikanischen Handel geöffnet wurde, wir werden später noch davon hören, intervenierte in Europa keine der aktuellen oder der kommenden Weltmächte, als zwischen 1864 und 1871 das Bismarckreich gegründet wurde. Waren die deutschen Einigungsversuche 1848 noch auf den militärischen Gegendruck Russlands gestoßen, folgte dieses Mal keine Gegenreaktion. Auch Versuche der französischen Regierung scheiterten, England zu einem Einspruch gegen die deutsche Einheit zu bewegen und zu diesem Zweck notfalls in den Krieg von 1870-71 mit einzubeziehen. Das weitgehende Desinteresse der Weltpolitik an den europäischen Affären begleitete also die deutsche Reichsgründung, eine Konstellation, die nach 1919 noch einmal entstanden war, als mit den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion zwei entscheidende Staaten dem Versailler Vertragssystem ferngeblieben waren. Das gemeinsame Nein aus den USA und der UdSSR hatte dafür gesorgt, dass die Europäer nach dem Ersten Weltkrieg in gewisser Weise noch einmal unter sich waren. Das hätte eine Chance sein können, trug aber letzten Endes dazu bei, dass der Erste Weltkrieg nicht nur als Krieg die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts war, sondern auch wegen seines fehlenden Abschlusses, da die übrig gebliebenen beiden Siegermächte, England und Frankreich, nun allein mit der Last konfrontiert waren, in Europa eine allseits akzeptierte Ordnung herzustellen und damit sowohl materiell wie auch ideell sich als völlig überfordert zeigten. Sollte es aber im Rahmen einer nach alten Muster betriebenen innereuropäischen Machtpolitik zur Revision des Versailler Vertragssystems zu einem größeren Krieg kommen, so musste dies die Entscheidung zugunsten eines weiteren Szenarios bedeuten: die Rückkehr der außereuropäischen Länder auf den europäischen Kontinent. Diese Dominanz strebten beide Weltmächte auch an, wenn auch mit unterschiedlichen Methoden. Die Jahre zwischen 1939 und 1945 lassen sich als Entfaltung dieser Machtansprüche beschreiben, bis beide, die der USA und die der UdSSR, 1945 in der Mitte Europas zusammenprallten und sich dort für mehr als 40 weitere Jahre unversehentlich gegeneinander gegenübergestanden haben. Das ist eine geopolitische Ebene, die sich auch für das Jahr 1939 nachweisen lässt und die im Hintergrund des deutsch-polnischen Konflikts nicht vergessen werden soll. Mit dem Jahresbeginn 1939 begann der Druck der beiden kommenden Weltmächte auf die europäische Politik spürbar zu werden. Sowohl die USA als auch die UdSSR machten massiv ihren Einfluss geltend, was sich als Reaktion auf die damals jüngsten Ereignisse deuten lässt. Nachdem Ende des Jahres 1938 in München eine Art Viererdirektorium der europäischen Nationalstaaten einen spektakulären Auftritt gehabt hatte mit dem Münchner Abkommen, deutete sich nun ein Politikwechsel an. Franklin Roosevelt fasste dies zunächst im Januar in dem spektakulären Satz zusammen: Amerikas Grenze liege am Rhein, schloss also Frankreich und die Benelux-Staaten als Interessengebiet bereits offen mit ein. Wenige Wochen später ging er jedoch noch weiter und erklärte die USA in einer berühmt gewordenen Liste zur Garantiemacht praktisch aller Staaten in Nord-, Ost- und Südosteuropa bis hin zu Estland und auch außerhalb Europas bis nach Persien. Diese Liste umriss bereits den amerikanischen Ordnungsanspruch für ganz Europa und den Nahen Osten. An ihr haben die USA in den Folgejahren bzw. Folgejahrzehnten immer wieder festgehalten, gegen alle Ansprüche und gegen alle Vereinbarungen von anderer Seite. Das galt sowohl für den deutsch-sowjetischen Pakt vom gleichen Jahr, 1939, dem die baltischen Länder zunächst zum Opfer fielen. Es galt aber auch gegen englische Versuche, die gleichen baltischen Länder 1940-41 im Rahmen eines machtpolitischen Geschäfts ebenfalls an die Sowjets zu übergeben. Beides wurde durch die amerikanische Politik abgelehnt und der Verlust der Unabhängigkeit der baltischen Länder niemals anerkannt. Wobei man während des Krieges so weit ging, 1943 auf dem Umweg über Finnland eine Landung amerikanischer Truppen dort organisieren zu wollen, um eine erneute sowjetische Besetzung der baltischen Länder und Finnlands zu verhindern. Andere Beispiele für die Virulenz amerikanischer Interessenpolitik würden sich in großer Zahl nennen lassen. Wobei besonders auf die wirtschaftspolitischen Vorstellungen einzugehen wäre, denn sie führen ein weiteres Stück hin zur Klärung der Frage, wie sich die Machtverschiebung bis nach 1945 gestaltet hat. Roosevelts Ziel war es, die Vereinigten Staaten zur Vormacht dieser Welt zu machen. Man wird für diese Behauptungen zahlreiche mündliche und auch schriftliche Beweise finden können. Sie ist im amerikanischen Selbstverständnis als einzigem Anwalt für Demokratie, Menschenrechte und Marktwirtschaft zutiefst angelegt. Wie in vielen Nachbetrachtungen über den amerikanischen Aufstieg zur einzigen Supermacht ja auch dargestellt wurde. Novus Ordo Seclorum, eine neue Ordnung der Zeitalter. So wurde jener Anspruch nach Roosevelts Willen seit 1935 auf jede einzelne Dollarnote verkündet, nachdem man nach dem Krieg sämtliche deutschen Akten vergeblich durchsuchte. Roosevelt brachte diesen Anspruch, die maßgebende Instanz auf der Welt zu sein, offen zum Ausdruck. Ob er nun Neville Chamberlain einen Weltfriedensplan zustellte, ob er von Hitler und Mussolini verlangte, in Washington Verpflichtungsurkunden für Wohlverhalten zu hinterlegen, oder ob er bald nach Kriegsausbruch die Neutralen zu einer Konferenz einlud, um die Grundlagen der Nachkriegsordnung festzulegen. Stets handelte er so, als sei es seine Angelegenheit, die Angelegenheit des amerikanischen Präsidenten, die Grundlagen der Nachkriegsordnung festzulegen und zu definieren, was die Ordnung der Welt sei. Wir werden auch darüber später sicher noch mehr hören. Völlig andere Vorstellungen wurden, und damit zurück zur Vorgeschichte des Unternehmens Barbarossa, viele andere Vorstellungen wurden der inneren sozialistischen Struktur des Landes gemäß in Moskau verfolgt, wo der Umbau wenigstens der kontinentalen europäischen Staaten zu einem sozialistischen Block als wünschenswert galt. Während also Franklin Roosevelt 1939 seine Länderliste verfasste, wurde auf dem 18. Parteitag der KPdSU der Übergang zu einer offensiven Politik gefeiert. Man müsse die Zahl der Sowjetrepubliken vermehren. So lautete der Tenor des Parteitags. Ein Ziel, das einige Monate später mit dem deutsch-sowjetischen Pakt zunächst erreicht wurde, den Stalin nach eigenen Worten mit Deutschland schloss, weil die Westmächte nichts bezahlen wollten. Er hatte ihnen die gleichen Forderungen gestellt, die er auch Deutschland gegenüber vorbrachte. Dazu gehörten eben weite Teile Osteuropas, auch solche, die nach amerikanischen Wunschvorstellungen eigentlich unabhängig zu bleiben hatten, womit sich auch der amerikanisch-sowjetische Gegensatz bereits 1939 anzudeuten begann. Mit dieser ersten Etappe konnten die Hoffnungen der UdSSR auf Ausdehnung des sozialistischen Blocks aber keineswegs als abgeschlossen gelten. Im November 1940 kündigte Außenminister Molotow, wie erwähnt, in Berlin das deutsch-russische Abkommen über die Interessensphären und verlangte mehr. Stalin hatte ihm aufgetragen, praktisch alles als sowjetische Interessensphäre zu beanspruchen, was überhaupt östlich von Deutschland lag. Ebenfalls bis hin in die Türkei und den Iran. Im Sommer 1940 hatte Molotow bereits prophezeit, die Entscheidungsschlacht werde letztlich am Rhein stattfinden und Europa sozialistisch werden lassen. Er kam damit Franklin Roosevelt gewissermaßen von Osten her entgegen. Konkrete Vorbereitungen, wie erwähnt, wurden bereits seit diesem Sommer 1940 an der sowjetischen Botschaft in Berlin getroffen. Die Besatzungspolitik in der DDR beruhte später im Wesentlichen auf diesen Vorbereitungen, die damals erarbeitet wurden. Die sonstigen Hoffnungen der UdSSR in West-, Nord- und Südosteuropa und im Nahen Osten trafen aber auf die Konkurrenz der Vereinigten Staaten und mussten nach 1945 Stück für Stück begraben werden. Es gelang den USA in der Nachkriegszeit, die Sowjetunion aus allen wesentlichen Positionen zu verdrängen, die Stalin als Forderung formuliert hatte. Es galt für Norwegen, die Ostseeausgänge, es galt für die türkischen Meerengen, den Iran, für Griechenland und schließlich auch für Jugoslawien. Zwar wurde 1945 in Jalta eine Teilung Europas besiegelt, die nicht zuletzt für Deutschland eine fast schon ultimative Katastrophe darstellte. Aus Washingtoner Perspektive wurden jedoch alle wesentlichen Vorgaben erreicht. Die industriellen Zentren der Welt, einschließlich Westdeutschlands und Japans, verblieben ebenso im westlichen Lager wie sämtliche Rohstoffzentren und die Kontrolle über die Seewege des Planeten. Der UdSSR fiel dagegen eine durch den Krieg völlig verwüstete Region im östlichen Europa zu. Das Tor zur Welt blieb geschlossen, Europa wurde nicht sozialistisch, was Stalin in der Zeit der Eroberung Berlins zu der Bemerkung veranlasste, in 10 bis 15 Jahren werden wir uns erholt haben und dann werden wir es noch einmal probieren. Die Folgen dieser Konkurrenz für die Entstehung und die Eskalation des Weltkriegs zwischen 1939 und 1945, also für den deutschen Weg zur Kapitulation, blieben nicht aus. Es gab einen Zusammenhang zwischen der Einschätzung der Machtverhältnisse auf alliierter Seite, dem Ausbleiben konkreter Forderungen an die deutsche Regierung und dem schließlichen Zutreiben auf ein Schlussszenario, in dem Deutschland als Gesprächspartner ganz ausgeschaltet war. Und das galt für ganz Deutschland, für die nationalsozialistische Regierung ebenso wie für die innerdeutsche Opposition in Militär und Auswärtigem Amt. Es galt für die in Deutschland inhaftierten Oppositionellen der Demokratischen Weimarer Parteien und es galt auch für die hochrangigen emigrierten Politiker der Weimarer Zeit wie den früheren Reichskanzler Brüning oder den Sozialdemokraten Otto Braun. Es gab auf alliierter Seite keinerlei erkennbare Bereitschaft, deutschen Repräsentanten irgendwelcher Art ein Mitspracherecht an der künftigen Gestaltung der Verhältnisse in Mitteleuropa und insbesondere in Deutschland selbst zuzugestehen. Unter diesen Vorzeichen hat nach dem Kriegsbeginn 1939 im alliierten Lager eine allgemeine Radikalisierung stattgefunden. Vereinzelte Exponenten einer Kompromisslösung mit Deutschland, wie der bald nach Kriegsausbruch abgelöste französische Außenminister Bonnet, verloren schnell an Einfluss. Die Westmächte waren sich ihrer strategischen Möglichkeiten bewusst und so konnte der damalige Finanzminister Renault, der bald Premier und letzten Endes die Niederlage von 1940 zu verwalten hatte, kurz nach Kriegsausbruch noch viel weiter gehen als seine Militärs zu Friedenszeiten, die auch schon eine Erschöpfungsstrategie und eine allmähliche Eskalation des Krieges gegen Deutschland ins Auge gefasst hatten. Benoît sagte, wir haben die Deutschen bereits am Wickel und die wissen das auch. Es ist völlig unvermeidlich. Und Sie wissen, ich würde das nicht sagen, wenn ich das nicht wirklich glaubte. Dann würde ich Ihnen sagen, wir gehen großen Gefahren entgegen. Ich sage Ihnen aber, wir müssen uns auf den unausweichlichen Sieg vorbereiten. Das wurde gesagt in Paris im Oktober 1939 und es war kein Einzelfall. Hitler sei fertig, von dem werden wir nichts mehr hören. So schilderte François Posse, langjähriger Diplomat in Berlin, die Stimmung im französischen Außenministerium kurz nach Kriegsausbruch. Und der Eindruck in Washington war ganz ähnlich. Der allgemeine Eindruck sei, Hitler sei in einen Käfig gesperrt worden, aus dem er nicht entkommen könne. So meldete der englische Botschafter. Diese Zitate umschreiben ein Gefühl absoluter Überlegenheit über das deutsche Potenzial, das in den Regierungszentralen der westlichen Großmächte, aber auch der Sowjetunion, während des Krieges niemals ganz gewichen ist. Es herrschte der Eindruck vor, dass Deutschlands Gewicht als Macht, Großmacht und seine Optionen zu begrenzt waren, um auf einer Ebene mit den Großmächten der Zeit mitreden zu können. Ihnen ging es daher nicht um präzise Forderungen wie einen möglichen deutschen Rückzug aus Polen, Abrüstung der deutschen Armee und anderes mehr, worüber man hätte reden können. Vorstellungen der deutschen Militäropposition, die auf einer weiteren Existenz Deutschland als Großdeutschland setzten und als aus ihrer Sicht vernünftige Lösung beispielsweise die Ostgrenzen von 1914 ins Auge gefasst hatten, hatten zu keiner Zeit eine Chance, zum Verhandlungsgegenstand zu werden. Gerade hier im Osten, setzen sich dann schließlich die radikalen Ziele durch, die in Polen in der Zwischenkriegszeit immer wieder genannt wurden und die 1938 auch bereits die Regierungsebene erreicht hatten. Außenminister Beck ließ sie gegenüber dem Völkerbundskommissar Burkhardt durchblicken, schon vor der Münchner Krise. Und Burkhardt notierte, dass man in Polen auf einen maximalen Gewinn setzen würde, der sich aus einer deutschen Katastrophe ergeben könnte. Zu diesem maximalen Gewinn gehörte Danzig, Schlesien, Ostpreußen und Pommern, will sagen eigentlich die Oder-Neiße-Linie und besprechen vom Jahr 1938. In der Einstellung der Westmächte jedoch war die Forderung nach bedingungsloser Kapitulation Deutschlands im Prinzip jederzeit enthalten. Es sind an Deutschland niemals Bedingungen gestellt worden, zu denen ein Friede zu haben gewesen wäre. Jeder Versuch der deutschen Regierung, solche Forderungen aus westlichen Regierungskreisen herauszulocken, scheiterte. Man blieb in dieser Frage bei der Situation stehen, wie sie unmittelbar im Vorfeld und kurz danach bei Ausbruch des Krieges geherrscht hatte. Premier Neville Chamberlain glaubte durchaus daran, dass Hitler sich bemühen würde, wie er einige Wochen nach Kriegsbeginn in einem Privatbrief auch zugab. Zitat: Ich glaube, er wollte ernsthaft ein Abkommen mit uns und arbeitete ernsthaft an Vorschlägen, die aus seiner Sicht geradezu unfassbar großzügig aussehen mussten. Dennoch zeigte Chamberlain sich entschlossen, den Krieg gegen Deutschland aufzunehmen. Was die englische und weitgehend auch die französische Diplomatie anging, so gab diese Ignoranz auch in der Nachfolgezeit weiterhin das leitende Muster vor. Der französische Premier, den ich eben zitiert hatte, Reynaud, musste bekanntlich für seine Person den im Oktober 1939 vorausgesagten sicheren Sieg für einige Jahre vertagen. Aber selbst angesichts dieser drohenden Situation nahm Reynaud davon Abstand, sich auf eine Kompromisslinie zu begeben. Einen Tag nach dem Durchbruch der deutschen Truppen im Mai 1940 schickte Hermann Göring den schwedischen Generalkonsul in Paris, eben zu Reynaud, um ihm zu sagen, Zitat, dass wir Ende des Monats Calais und Dünkirchen genommen haben werden. Herr Reynaud soll uns sofort Waffenstillstandsvorschläge machen. Wir sind bereit, Frankreich vernünftige Bedingungen zu bewilligen. Wenn er die Besetzung und die Zerstörung seines Landes verhindern will, möge er sich beeilen. Reynaud reagierte anders. Er bat den Überbringer der Botschaft um Stillschweigen und den amerikanischen Präsidenten um Flugzeuge. und den bald möglichen Kriegseintritt der USA. Ähnlich endeten auch andere Versuche der deutschen Führung, Verhandlungen beginnen zu können. Es kam so weit, dass der englische Botschafter in Washington diese deutschen Vorstellungen im Juli 1940, also unmittelbar nach der Niederlage Frankreichs, als höchst befriedigend einstufte. Aber er fand bei seinem Außenminister so wenig Resonanz wie bei Premier Churchill, der die Annahme jedes deutschen Angebots unabhängig von dessen Inhalt verboten hatte. Ein Bericht der englischen Botschaft in Washington an den Präsidenten der Vereinigten Staaten führte dann insgesamt allein 16 solcher deutschen Versuche auf, in Verhandlungen einzutreten. Folgen hatte das alles nicht. Verursacht wurde diese Haltung der Westmächte weniger von Verbrechen des Nationalsozialismus als von einer Denkschule, die das politische Grundproblem in der deutschen Einheit überhaupt sah. Gerade die beschlossenen, die besonders entschlossenen Diehards innerhalb der englischen Regierung, wie Premier Churchill selbst oder sein diplomatischer Chefberater Robert Vincittart, billigten dem Nationalsozialismus gar keine neue Qualität zu. Sie deuteten ihn als oberflächliches Phänomen, hinter dem nur der altbekannte preußische Militarismus stand. Diesem aber konnte man in der englischen Vorstellungswelt oder in diesem Teil der englischen Vorstellungswelt nur durch Zerschlagung Deutschlands, einer Rückkehr zu den Verhältnissen von 1864 kommen und durch Umerziehung. Als Begründung für die Ablehnung von Verhandlungen wurde gelegentlich fehlendes Vertrauen in den Vordergrund geschoben, wobei fehlendes Vertrauen in Deutschland aus Sicht der englischen Politik eher ein Synonym für Kontrolle darstellte. Der stellvertretende Außenminister, amerikanischer Außenminister Wells, hatte für diese Haltung einigen Spott übrig, als er im März 1940 London bereiste und die englische Regierung zu einem Friedensschritt überreden wollte, der darauf hinauslief, wenigstens etwas wirkliches Vertrauen wiederzugewinnen, und zwar durch das Stellen präziser Forderungen an Deutschland und deren Erfüllung. Vertrauen falle nicht vom Himmel, könne aber geschaffen werden und letzten Endes zu einem Frieden führen, wie die USA gerne skizziert hätten. Dazu kam es jedoch nicht. So folgte diesen ganzen Schritten die weitere Eskalation des Krieges. Europa wurde in der Tat in Brand gesteckt, wie es Churchill im Sommer 1940 als Devise ausgegeben hatte. Betroffen waren Regionen wie Skandinavien, später auch der Balkan, wo sich die Interessengebiete aller Beteiligten besonders kreuzten. Die letztlich entscheidende Eskalationsstufe, ich habe es am Anfang erwähnt, bildete der deutsche Angriff auf Russland, von dem Molotow später selbst sagte, es sei Hitler gar keine andere Option übrig geblieben. Auch die Erfolge und Niederlagen auf diesem Feld änderten jedoch nichts daran, dass die Kriegsparteien nicht den Weg zu Verhandlungen fanden, umso weniger, je deutlicher sich die deutsche Niederlage abzeichnete. Das weltpolitische Fenster, das mit dem Krimkrieg geöffnet worden war, schloss sich wieder und mit ihm die politischen Spielräume für eine souveräne deutsche Außenpolitik, letztlich sogar der Spielraum für die Existenz des Deutschen Reichs überhaupt. Neben dem polnischen Eroberungseifer, den deutschen Großmachtambitionen und dem englischen Spätimperialismus, begleitet von dem persönlichen Ehrgeiz bestimmter Personen, ist das der geopolitische Rahmen, in dem die Eskalation des Zweiten Weltkriegs bis hin zum Unternehmen Barbarossa gesehen werden muss. Ich danke Ihnen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das japanische Inselreich hatte sich von der Außenwelt weitgehend isoliert, bis im Jahre 1854 eine amerikanische Flottille unter Commodore Matthew Perry die Öffnung des Landes erzwang. In Japan existierte wie in China bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts eine mittelalterliche, agrarisch geprägte Feudalgesellschaft, die von den Segnungen der industriellen Revolution noch kaum etwas gehört hatte. Die augenscheinliche Überlegenheit westlicher Technik und Organisation veranlasste die japanische Feudalaristokratie, durch eine Revolution von oben eine umfassende Modernisierung und Industrialisierung ihres Landes einzuleiten. Nur 50 Jahre später war Japan in der Lage, der europäischen Großmacht Russland die Stirn zu bieten und ihr zu Lande und zu Wasser vernichtende militärische Niederlagen beizubringen. Im russisch-japanischen Krieg von 1904-1905 kämpften die beiden Mächte, Russland und Japan, um die Vorherrschaft über den Nordosten Chinas, die Mandschurei. Die Siege des japanischen Heeres bei Mukden, Liaojiang und Port Arthur, vor allem aber der Seesieg Admiral Togos bei Tsushima am 27. Mai 1905, markierten den Aufstieg Japans zu einer modernen Großmacht. Japan sah es wie alle Großmächte im Zeitalter des kolonialen Imperialismus als sein naturgegebenes Recht an, sich Rohstoffe und Absatzmärkte in den unterentwickelten Gebieten dieser Welt zu sichern. Das Inselreich verfügte über wenig natürliche Ressourcen, während seine Bevölkerung rasch wuchs. Aufgrund der geografischen Nähe, der wirtschaftlichen Unterentwicklung und der politischen Schwäche Chinas betrachtete Japan den Nordosten dieses riesigen Landes, das heißt in erster Linie die Mandschurei, sowie die angrenzende koreanische Halbinsel als seine natürliche Einflusssphäre. Dem Kaiserreich China war seit dem Opiumkrieg von 1842 von den europäischen Großmächten ein quasi halbkolonialer Status aufgenötigt worden. Großbritannien, Frankreich, Portugal, Deutschland, Russland und Japan sicherten sich im Lande zahlreiche Vorrechte. Wichtige Küstenstädte wie Hongkong, Macau, Shanghai, Port Arthur, Tsingtao oder die Insel Taiwan wurden von den Kolonialmächten in Besitz genommen oder ihrer Verwaltung unterstellt. Um die Jahrhundertwende hatten die Großmächte China faktisch in Einflussgebiete aufgeteilt. Nur die Vereinigten Staaten von Amerika hatten darauf verzichtet, von China Stützpunkte oder Pachtgebiete zu fordern. Im Gegensatz zu den europäischen Mächten und zu Japan traten die USA in China nicht als Kolonialmacht auf, sondern verstanden sich als wohlwollender Sachwalter chinesischer Interessen. Im Herbst 1899 erhob der amerikanische Außenminister John Hay die Forderung, dass alle mit China Handel treibenden Staaten in allen Teilen dieses Landes gleiche Handelschancen erhalten sollten. Damit hatte das amerikanische Außenministerium, das Department of State, das Prinzip der offenen Tür formuliert, das auf die Möglichkeit eines ungehinderten Handels mit China abzielte und in den folgenden Jahren zu einem der zentralen Motive der amerikanischen Fernostpolitik werden sollte. Die Vereinigten Staaten hatten mit dem sogenannten Root-Takahira-Abkommen, benannt nach den beiden damaligen Außenministern, Root und Takahira, hatten also mit diesem Abkommen, das am 30. November 1908 unterzeichnet wurde, Japan faktisch freie Hand in der Mandschurei gegeben, wo seit dem russisch-japanischen Krieg von 1904-1905 japanische Truppen standen. Der damalige amerikanische Präsident Theodore Roosevelt machte damals den Japanern den Vorschlag, sich in Nordostchina dauerhaft festzusetzen, um den expansionistischen Bestrebungen Russlands im fernen Osten entgegenzutreten. Ungeachtet der Politik Theodore Roosevelts betrachtete die amerikanische Geschäftswelt die japanische Vorherrschaft in der Mandschurei mit Misstrauen, da sie befürchtete, vom chinesischen Markt verdrängt zu werden. Seit dem Regierungsantritt Präsident Woodrow Wilsons im Jahr 1913 war Japan deshalb ständig diplomatischen Interventionen des Department of State ausgesetzt. Und das Verhältnis zwischen den beiden Staaten wäre noch schlechter gewesen, wenn nicht die Amerikaner im Hinblick auf den gemeinsamen Krieg gegen die Mittelmächte 1917-18 gewisse Rücksichten auf Tokio hätten nehmen müssen. Angesichts der Tatsache, dass China auf eine mehr als 4000-jährige Geschichte zurückblicken konnte, die Chinesen selber sagen, ihre Geschichte reicht 5000 Jahre zurück, und da China außerdem eine hochstehende Kultur hervorgebracht hat, empfanden viele nationalbewusste Chinesen den Zustand ihres Landes zu Beginn des 20. Jahrhunderts als eine schwere Demütigung. Im Jahre 1905 gründete deshalb der Arzt Dr. Sun Yat-sen im japanischen Exil den Chinesischen Revolutionsbund. Dieser verfolgte das Ziel, China von der doppelten Unterdrückung durch die mandschurische Qing-Dynastie und durch die Kolonialmächte zu befreien, eine parlamentarisch regierte Republik zu errichten und umfassende soziale Reformen nach westlichem Vorbild durchzuführen. Nach mehreren gescheiterten Aufstandsversuchen kam es im Oktober 1911 zu einer breiten Erhebung, die schließlich zum Sturz der Qing-Dynastie führte. Am 25. Dezember 1911 wurde Sun Yat-sen von einer eilig einberufenen Nationalversammlung in Nanking zum provisorischen Präsidenten der Republik China gewählt. Im Februar 1912 übergab Sun Yat-sen sein Amt dem kaiserlichen Militärbefehlshaber Marschall Yuan Shikai, der sich bald zum Diktator aufschwang. Nach dem Tode Yuan Shikais Mitte 1916 zerfiel China in seine einzelnen Provinzen, die von regionalen Militärmachthabern, den sogenannten Warlords, übersetzt einfach Kriegsherren, und deren Privatarmeen beherrscht wurden. Im August 1912 war aus dem Chinesischen Revolutionsbund die Nationalchinesische Volkspartei, kurz die Kuomintang, hervorgegangen, deren unumstrittener Führer zunächst Sun Yat-sen war. 1917 bildete Sun Yat-sen in der südchinesischen Stadt Canton eine Gegenregierung gegen die nördlichen Warlords, die er 1920 in den Rang einer chinesischen Nationalregierung erhob. Sein Ziel war es, China von Canton aus unter die Kontrolle der Kuomintang zu bringen, die politische Einheit des Landes wiederherzustellen und ein großes inneres Reformprogramm zu verwirklichen. Gleichzeitig wollte Sun Yat-sen die Privilegien der Kolonialmächte beseitigen und China zu einer gleichberechtigten Großmacht machen. Obwohl ein bürgerlicher Nationalist, war Sun Yat-sen vom Erfolg Lenins und der Bolschewiki in Russland so fasziniert, dass er im Januar 1923 mit Moskau ein Abkommen über eine Zusammenarbeit mit der Kuomintang und der Sowjetunion schloss. Infolge dieses Abkommens entsandte Moskau Berater nach Kanton, die den Parteiapparat und die Parteiarmee der Kuomintang nach sowjetischem Vorbild reorganisierten. Außerdem lieferte die Sowjetunion in beträchtlichen Umfang Waffen. Die Moskauer Führung hoffte, mit Hilfe der bürgerlich-nationalen Revolution Sun Yat-sens die Stellung der Kolonialmächte zu unterminieren und langfristig die Grundlage für eine sozialistische Revolution in China legen zu können. Auf Weisung Moskaus trat die 1921 gegründete Kommunistische Partei Chinas, die Kuomintang, in eine Koalition mit der Kuomintang ein, mit dem Ziel, die Nationalisten zu unterwandern und eines Tages selbst die Macht zu ergreifen. Nach dem Tode Sun Yat-sens im März 1925 wurde General Chiang Kai-shek zu einem der wichtigsten Führer der Kuomintang. Anfang Juli 1926 begann Chiang Kai-shek den historischen Großen Nordfeldzug, dessen Ziel die Unterwerfung der mittel- und nordchinesischen Warlords und die Einnahme der alten Kaiserstadt Peking war. Über die langfristigen Ziele der chinesischen Kommunisten machte Chiang Kai-shek sich keine Illusionen. Im April 1927 nahm er den Aufstand der Shanghaier Kommune zum Anlass, um mit seinen kommunistischen Koalitionspartnern zu brechen und durch den Einsatz militärischer Gewalt seine Stellung innerhalb der Kuomintang zu stärken. Nationalistische Truppen erstickten die Shanghaier Kommune in einem Blutbad. Gleichzeitig beendete Chiang Kai-shek die Zusammenarbeit mit Moskau. Die sowjetischen Berater wurden wegen ihrer Spionageaktivitäten und ihrer politischen Intrigen des Landes verwiesen. Die chinesischen Kommunisten mussten nach dieser Niederlage in den Untergrund gehen oder sich in abgelegene Gegenden im Landesinneren zurückziehen, wo sie aus bäuerlichen Partisanen eigene Streitkräfte aufbauten, eine Agrarrevolution durchführten und sogenannte Sowjetgebiete gründeten. Welthistorische Bedeutung sollte ein Sowjetgebiet in der Provinz Jiangxi erlangen, das unter der Führung eines ehemaligen Lehrers aus Hunan namens Mao Zedong stand. Im März 1927 hatten Truppen Chiang Kai-sheks Nanking eingenommen, woraufhin die Kuomintang den Sitz ihrer Nationalregierung von Kanton in diese Stadt verlegte. Im Verlauf des großen Nordfeldzuges von 1926 schlossen sich viele der mittel- und nordchinesischen Warlords mit ihren Söldnertruppen der nationalrevolutionären Armee Chiang Kai-sheks an. Anfang Juli 1928 konnten die verbündeten Armeen Peking besetzen, womit alle chinesischen Gebiete südlich der Großen Mauer zumindest nominell der Herrschaft der Nationalregierung in Nanking unterstanden. Die Loyalität vieler Warlords zu Chiang Kai-shek war jedoch fragwürdig. Unter den folgenden Jahren sollte es eine Reihe von großen Rebellionen geben, die durch regelrechte Feldzüge niedergeworfen oder durch politische Kompromisse beendet werden mussten. Nach wie vor herrschten deshalb in weiten Teilen Chinas Chaos und Anarchie. Allein die von Japan kontrollierte Mandschurei zeichnete sich durch einigermaßen geordnete Verhältnisse aus. Japans Auftreten als Kolonialmacht brachte es jedoch im Gegensatz zur Kuomintang, die es ja gerade als eine ihrer wichtigsten Aufgaben ansah, China von jeder Form kolonialer Herrschaft zu befreien. Solange die Kuomintang nur eine von mehreren Bürgerkriegsparteien war, konnte Tokio sie mit Gelassenheit betrachten. Als es jedoch Chiang Kai-shek gelang, immer größere Teile Chinas unter seine Herrschaft zu vereinigen, löste dies in Japan Unruhe aus. Denn es war absehbar, dass die neue chinesische Nationalregierung ihrer Forderung nach Abzug aller Kolonialmächte irgendwann Nachdruck verleihen würde. Die japanischen Eliten hielten jedoch die Herrschaft über die Mandschurei aus wirtschaftlichen Gründen für unverzichtbar. Und die radikalen Nationalisten in der japanischen Armee forderten sogar eine Ausdehnung des Tokioer Einflusses auf weitere Gebiete Nordchinas. 1931-32 wurde deshalb auf Initiative japanischer Militärs der Satellitenstaat Mandschuko gegründet und damit die Mandschurei endgültig aus dem chinesischen Staatsverband gerissen. 1934 wurde Mandschuko von japanischen Gnaden zu einem Kaiserreich erhoben, an dessen Spitze der letzte Kaiser der 1912 gestürzten Qing-Dynastie, Puyi, stand. Die chinesische Nationalregierung in Nanking war noch zu schwach, um sich gegen diese Annexion wehren zu können. Aber das Verhältnis zu Japan war von nun an auf das Schwerste belastet. Gezielte Provokationen und Demütigungen durch radikale Nationalisten im japanischen Heer in Nordchina gipfelten in der Nacht vom 7. auf den 8. Juli 1937 in einer Schießerei zwischen japanischen und nationalchinesischen Truppen an der Marco Polo Brücke bei Peking. Die folgende Eskalation militärischer Gewalt und politische Fehleinschätzungen sowohl von Nanking wie von Tokio, führten schließlich zu einem Krieg, der bis zum September 1945 dauern sollte. In den ersten Kriegsjahren 1937-38 eroberte das japanische Heer die chinesischen Küstenprovinzen sowie die Regierungshauptstadt Nanking, woraufhin die nationalchinesischen Truppen und die nationalchinesische Regierung Chiang Kai-sheks gezwungen waren, sich ins Landesinnere zurückzuziehen, von wo aus sie den Krieg mit geringer Intensität weiterführten. 2 Jahre zuvor, 1935, hatte Chiang Kai-shek die Kommunistische Partei Chinas und die chinesische Rote Armee aus dem Sowjetgebiet von Jiangxi vertrieben. Unter ständiger Verfolgung trieben nationalistische Truppen die Rote Armee vor sich her und zwangen sie, sich kämpfend nach Nordchina zurückzuziehen. Dieser Rückzug, der legendäre Lange Marsch, führte in 12 Monaten unter ungeheuren Strapazen über 12.500 Kilometer meist unwegsamen Geländes durch 11 Provinzen und endete im Oktober 1935 im öden und abgelegenen Shenzhen. Von den 300.000 Rotarmisten und Parteileuten, die in Jiangxi losgezogen waren, erreichten unter der Führung Mao Zedongs nur einige 10.000 Shenzhen. Sowohl Chiang Kai-shek wie auch einige weitblickende japanische Generale erkannten, dass ein japanisch-chinesischer Krieg langfristig nur den Kommunisten nützen würde. Im Herbst 1932 wurde Franklin Delano Roosevelt, mit Theodore Roosevelt entfernt verwandt, zum 32. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Roosevelt war der politische Repräsentant einer Allianz inneramerikanischer Interessengruppen, eine Allianz, die man abgekürzt als einen Hochtechnologie-Freihandel-Medienblock bezeichnen könnte, eine Allianz, die sich für innenpolitische Liberalität, soziale Partnerschaft und internationale Zusammenarbeit einsetzte. Eines der wichtigsten außenpolitischen Ziele dieser liberaldemokratischen Allianz war die Wiederherstellung eines freien Welthandels, der als Folge der Weltwirtschaftskrise von 1929 großenteils zusammengebrochen war. Dabei setzte Roosevelt große Hoffnungen auf eine Annäherung an die Sowjetunion und die Öffnung des sowjetischen Marktes für die amerikanische Wirtschaft. Die hoffnungsvollen Erwartungen an den chinesischen Markt hatten in den amerikanischen Wirtschaftskreisen mittlerweile ja schon Tradition. Präsident Roosevelt schwebte die Errichtung einer neuen Weltordnung unter amerikanischer Führung vor. Um den Weltfrieden zu garantieren, wie er es nannte, sollten die Vereinigten Staaten, Großbritannien mit seinem Weltreich, die Sowjetunion und China eng zusammenarbeiten. Diktatorische oder autoritär regierte Staaten wie Deutschland, Italien und Japan mit ihren Gleichberechtigungs-, Revisions- und Expansionsforderungen waren in den Augen Roosevelts Antipoden, also natürliche Gegner des liberaldemokratischen Internationalismus und damit Störenfriede des Weltfriedens. Die internationalistischen Marxisten-Leninisten in Moskau dagegen betrachtete der Präsident als potenzielle Verbündete. Denn er war überzeugt, dass das Sowjetregime sich in Richtung Demokratie entwickeln werde, während die Vereinigten Staaten im Rahmen des New Deal, also des inneramerikanischen Reformprogramms Roosevelts, gewisse sozialistische Züge annehmen würde. Roosevelt war also einer der ersten Vertreter der sogenannten Konvergenztheorie. Im japanisch-chinesischen Konflikt nahm die Roosevelt-Administration eine dezidiert pro-chinesische Haltung ein. Als jedoch im Juli 1937 der japanisch-chinesische Krieg ausbrach, erklärten sich die Vereinigten Staaten zur großen Enttäuschung von Generalissimus Chiang Kai-shek für neutral und lehnten die Übernahme einer diplomatischen Vermittlung ab. Roosevelt fürchtete die Opposition der isolationistisch gesinnten Kongressmehrheit, eine Mehrheit, die aufgrund der schlechten Erfahrungen mit dem Ersten Weltkrieg jedes außenpolitische Engagement des Präsidenten mit tiefstem Misstrauen betrachtete. Roosevelt nutzte jedoch den Handlungsspielraum, der ihm als Präsidenten zur Verfügung stand, nämlich die öffentliche Rede und den Einfluss der mit ihm verbündeten liberaldemokratischen Medien. Am 5. Oktober 1937 rief Roosevelt in Chicago dazu auf, die, wie er sie nannte, Aggressornationen unter Quarantäne zu stellen, das heißt, sie politisch und wirtschaftlich zu isolieren und langfristig einen Regimewechsel in diesen Staaten herbeizuführen. Auch wenn der amerikanische Kongress und die amerikanischen Zeitungen diese Rede noch mehrheitlich ablehnten, so war sie dennoch eine unzweideutige Kampfansage an die, wie man damals sagte, Gangsterstaaten, heute sagt man Schurkenstaaten, Japan, Italien und Deutschland. Da Japan zu den Siegermächten des Ersten Weltkrieges zählte, hatte sich die deutsche Ostasienpolitik seit Mitte der 20er Jahre auf China konzentriert, um in Militärberatern und Waffenlieferungen einen wichtigen Beitrag zur Modernisierung der nationalchinesischen Streitkräfte Chiang Kai-sheks geleistet. Zwischen Berlin und Nanking bildete sich ein Sonderverhältnis heraus, während gleichzeitig unter den Vorzeichen des Antikommunismus eine deutsch-japanische Annäherung erfolgte. Der Ausbruch des japanisch-chinesischen Krieges im Juli 1937 stürzte die deutsche Reichsregierung in ein ernsthaftes Dilemma, da sie eigentlich zu beiden Staaten ein gleichermaßen gutes Verhältnis unterhalten wollte. Eine deutsche Vermittlung zur Wiederherstellung des Friedens scheiterte, was für die chinesische Nationalregierung, für Japan und für Deutschland langfristig äußerst nachteilige Folgen haben sollte. Ein Erfolg der deutschen Vermittlung hätte die Herrschaft Chiang Kai-sheks und der Kuomintang stabilisiert und sehr wahrscheinlich den späteren Sieg Mao Zedongs im chinesischen Bürgerkrieg verhindert. Ein Erfolg der deutschen Vermittlung hätte es Japan erspart, sich in China quasi tot zu siegen. Und sie hätte es Präsident Roosevelt sehr viel schwerer gemacht, Deutschland und Japan als Gangsterstaaten hinzustellen und die amerikanische Öffentlichkeit gegen sie zu mobilisieren. Nach der Niederlage Frankreichs im Juni 1940 beherrschte Deutschland den europäischen Kontinent von der Atlantikküste bis zur sowjetischen Grenze. Mit den Mitteln, die Präsident Roosevelt zur Verfügung standen, mit Pressekampagnen und wirtschaftlichen Sanktionen, war an einen Sturz Hitlers nicht zu denken. Dies war nur möglich, wenn die Vereinigten Staaten selbst in den Krieg eintreten würden. Winston Churchill hatte bereits im September 1939, also als er noch längst nicht Premierminister war, den Vorschlag gemacht, Amerika solle über den Umweg eines Krieges mit Japan in den europäischen Konflikt eintreten. Sozusagen der ferne Osten als Hintertür zum Krieg. Nach seiner Wiederwahl im November 1940 intensivierte Präsident Roosevelt seine Politik gezielter Neutralitätsverletzungen gegenüber dem Deutschen Reich. Aber ohne Zustimmung des Kongress konnte Roosevelt keinen Krieg an eine andere Nation erklären. Und diese Zustimmung würde er angesichts des vorherrschenden Isolationismus im Kongress nie erhalten. Solange nicht amerikanisches Territorium oder amerikanische Kriegsschiffe angegriffen würden. Die amerikanisch-japanischen Beziehungen hatten sich 1939 weiter verschlechtert. Im Juli 1939 hatte Washington die Ausfuhr von Flugzeugen und Ausrüstungsteilen nach Japan verboten. Anfang 1940 folgten weitere gegen Tokio gerichtete Ausfuhrbeschränkungen. Der amerikanische Botschafter in Tokio, Joseph Grew, warnte bereits im Herbst 1939 davor, eine Politik der Wirtschaftssanktionen, insbesondere ein Exportverbot für Erdöl, würde Japan dazu zwingen, sich die benötigten Rohstoffe in den britischen und holländischen Kolonien in Südostasien notfalls mit Gewalt zu holen. Die einzigen Ölquellen in diesem Raum lagen in Niederländisch-Ostindien, dem heutigen Indonesien. Um Japan von einem derartigen militärischen Vorgehen abzuschrecken, ließ Roosevelt im Januar 1940 die Pazifikflotte von San Diego in Kalifornien nach Pearl Harbor auf Hawaii verlegen. Als Antwort auf den zunehmenden amerikanischen Druck schlossen Deutschland, Italien und Japan am 27. September 1940 den sogenannten Drei-Mächte-Pakt. Mit diesem Vertrag wurde vereinbart, dass für den Fall, dass die Vereinigten Staaten eine der drei Mächte, Deutschland, Italien, Japan, angreifen sollten, die anderen beiden Vertragspartner Washington umgehend den Krieg erklären würden. Dadurch sollten die Amerikaner gezwungen werden, ihre Kräfte auf Europa und den fernen Osten aufzuteilen. Der Drei-Mächte-Pakt zielte damit auf eine Abschreckung der Vereinigten Staaten. Tatsächlich aber öffnete er Roosevelt die Hintertür zum Krieg. Im Januar 1941 übermittelte die japanische Regierung über zwei hohe katholische Geistliche Washington einen Vorschlag zur Wiederherstellung guter Beziehungen zwischen Japan und den USA. Tokio erklärte sich bereit, aus dem Drei-Mächte-Pakt, den es gerade erst geschlossen hatte, de facto wieder auszutreten und eine Garantieerklärung für den Rückzug aller japanischen Streitkräfte aus China mit Ausnahme des Staates Mandschukuo abzugeben. Dieses außergewöhnlich weitreichende Angebot stieß jedoch bei Roosevelt und seinem Außenminister Cordell Hull auf erstaunlich wenig Interesse. Im August 1940, also einige Monate davor, war es amerikanischen sogenannten Kryptoanalytikern gelungen, das sind Leute, die Geheimcodes knacken, war es amerikanischen Kryptoanalytikern gelungen, in einen der wichtigsten japanischen Codes, den sogenannten Purpur-Code, einzubrechen. Ab Mitte 1941 war die amerikanische Funkaufklärung in der Lage, die Funktelegramme, die zwischen dem japanischen Außenministerium in Tokio und den japanischen Auslandsbotschaften, vor allem der in Washington, gewechselt wurden, abzufangen und zu dechiffrieren. Dieses gemeinsame Unternehmen von US Army und US Navy war streng geheim und lief unter der Bezeichnung Magic, also großer Zauber. Von diesem Zeitpunkt an, also Mitte 1941, konnten Präsident Roosevelt und Außenminister Hull die Weisungen des japanischen Außenministeriums an seine Botschaft in Washington sowie deren Antworten an Tokio ständig mitlesen. Am 21. Juli 1941 begannen japanische Truppen mit der Besetzung des südlichen Teils von französisch Indochina, also des heutigen Vietnam. Präsident Roosevelt nahm diesen Gewaltakt zum Anlass, um wenige Tage später die japanischen Guthaben in den USA einzufrieren und am folgenden Tag ein Ölembargo gegen Japan zu verhängen. Am 31. Juli funkte Tokio an seinen Botschafter in Washington, den Admiral Nomura, das Ölembargo werde Japan dazu zwingen, die Ölquellen in Niederländisch-Indien militärisch zu besetzen. Dieses Funktelegramm wurde von den Amerikanern abgefangen und dechiffriert. Etliche Monate zuvor, im April 1941, hatten die Regierungen der Vereinigten Staaten, des britischen Commonwealth und die niederländische Exilregierung in London insgeheim ein Abkommen geschlossen, das ein gemeinsames militärisches Vorgehen gegen Japan im Fall eines japanischen Angriffs auf britische oder niederländischen Kolonialbesitz vorsah. Diese Absprache war den Amerikanern grundsätzlich bekannt. Auf der sogenannten Atlantikkonferenz, die Anfang August 1941 vor der Küste von Neufundland stattfand, versprach Präsident Roosevelt Premierminister Churchill, dass die Vereinigten Staaten bald in einen Krieg in Fernost eintreten würden. Dazu erklärte Churchill am 27. Januar 1942 vor dem britischen Unterhaus, ich zitiere, auf der Atlantikkonferenz habe ich diese Frage mit Mr. Roosevelt besprochen. Seitdem ist es fast sicher, dass die Vereinigten Staaten, auch wenn sie nicht selbst angegriffen werden, in den Krieg im fernen Osten eintreten. Damit wäre der Endsieg gesichert. Und einige unserer Befürchtungen waren scheinbar beruhigt. Diese Erwartungen wurden durch die Ereignisse nicht enttäuscht. Im Laufe der Zeit wuchs die Gewissheit, dass wir nicht allein kämpfen müssten, falls Japan im Pazifik Amok laufen sollte. Zitat Ende. Angesichts der Zuspitzung der amerikanisch-japanischen Krise schlug Tokio im August eine Gipfelkonferenz zwischen dem japanischen Premierminister, dem Fürsten Konoye, und Präsident Roosevelt vor. Dies war für japanische Verhältnisse ein außergewöhnlicher Vorschlag. Und der amerikanische Botschafter in Tokio, Grew, befürwortete nachdrücklich seine Annahme. Präsident Roosevelt schwankte. Doch Außenminister Hull hielt nichts von einem solchen Gipfeltreffen und konnte sich mit seiner Meinung schließlich durchsetzen. Roosevelts politisches Hauptziel zu diesem Zeitpunkt war der Eintritt der Vereinigten Staaten in den Krieg gegen Deutschland. Zu diesem Zweck hatte der Präsident versucht, auf dem Atlantik, wo ein heftiger Kampf zwischen deutschen U-Booten und britischen Geleitzügen tobte, einen schweren Zwischenfall zwischen deutschen und amerikanischen Seestreitkräften herbeizuführen. Ein offenes Gefecht hätte unter Umständen zu einer deutschen Kriegserklärung an die USA geführt oder eine amerikanische Kriegserklärung an Berlin gerechtfertigt. Aber die deutsche Kriegsmarine wich auf Befehl Hitlers allen Provokationen aus und nahm dafür erhebliche Nachteile in Kauf. Am 11. September 1941 erteilte Roosevelt der US Navy öffentlich den Schießbefehl auf deutsche U-Boote, womit auf dem Atlantik ein unerklärter Krieg zwischen dem Deutschen Reich und den Vereinigten Staaten herrschte. Aber Hitler erneuerte seine Befehle, wonach deutsche U-Boote jedem Gefecht mit amerikanischen Schiffen aus dem Weg gehen und nur in Notwehr zurückschießen sollten. Da von Hitler also keine Kriegserklärung zu erwarten war, blieb Roosevelt nur der Umweg über Japan. Der Stillstand in den japanisch-amerikanischen Verhandlungen führte am 16. Oktober zu einem Regierungswechsel. Das Kabinett des Fürsten Konoye wurde durch eine Militärregierung unter General Toyo abgelöst. Da das japanische Industriepotenzial damals nur 10% des amerikanischen ausmachte, waren sich auch die hohen Militärs bewusst, dass Japans Siegesaussichten in einem Krieg gegen die USA wenig günstig waren. Der Oberbefehlshaber der Vereinigten Kaiserlichen Flotte, Admiral Yamamoto, der die USA aus eigener Anschauung kannte, soll gegenüber dem Fürsten Konoye geäußert haben, ich zitiere, wenn Sie sagen, dass es sein muss, dann können wir etwa ein halbes oder ein Jahr hinhalten kämpfen. Aber wenn es 2 oder 3 Jahre dauert, dann glaube ich kaum an einen erfolgreichen Ausgang. Zitat Ende. In der Hoffnung, noch im letzten Moment zu einer Verständigung zu gelangen, ließ General Toyo die Diplomaten weiterverhandeln, während gleichzeitig die japanischen Kriegsvorbereitungen anliefen. Auch die neue japanische Regierung, eine Militärregierung, hätte eine Verhandlungslösung mit den Amerikanern einem Krieg bei Weitem vorgezogen. Am 1. November trat in Tokio eine Konferenz der führenden Vertreter von Kabinett und Militärführung zusammen. Im Mittelpunkt der Diskussion stand die kritische Lage der Stahl- und Mineralölversorgung. die Vertreter des Militärs argumentierten, es werde eine schrittweise Erschöpfung der japanischen Wirtschaft eintreten, wenn die Vereinigten Staaten, Großbritannien und die Niederlande ihre Embargo-Politik gegen Japan fortsetzen sollten. Am Ende der Konferenz herrschte allgemein die Auffassung vor, dass Japan im Falle eines Scheiterns der Washingtoner Verhandlungen zum Kriege schreiten müsste. Am 4. November hieß es in einem Funktelegramm aus Tokio an die japanische Botschaft in Washington. Ich zitiere wieder. Die Beziehungen zwischen Japan und den Vereinigten Staaten haben nun die Grenze erreicht. Die Verhältnisse sowohl innerhalb wie außerhalb unseres Kaiserreiches sind so gespannt, dass eine weitere Verzögerung nicht möglich ist. In unserem aufrichtigen Bemühen, zwischen dem Kaiserreich Japan und den Vereinigten Staaten friedliche Beziehungen aufrechtzuerhalten, haben wir uns aber entschieden, noch einmal auf die Fortsetzung der Gespräche zu setzen. Dies ist unser letzter Versuch. Wenn wir nicht bald eine Vereinbarung erzielen sollten, dann werden die Gespräche, so leid es mir tut, das sagen zu müssen, mit Sicherheit abgebrochen werden. Dann wären sich die Beziehungen zwischen unseren beiden Nationen in der Tat am Rande des Abgrundes befinden. Zitat Ende. Zur gleichen Zeit warnte Generalissimus Chiang Kai-shek den amerikanischen Außenminister Cordell Hull eindringlich vor einem japanisch-amerikanischen Übereinkommen, da dies die Moral der chinesischen Armee und des chinesischen Volkes bis auf die Grundfesten erschüttern und weiteren Widerstand gegen die japanische Besatzungsmacht unmöglich machen würde. Diese Einflussnahme Chiang Kai-sheks rief den Unwillen der Stabschefs von US Army und Navy, General Marshall und Admiral Stark, hervor, da ihrer Meinung nach die amerikanischen Streitkräfte für einen Krieg gegen Japan noch nicht ausreichend gerüstet waren. Am 5. November empfahlen die beiden genannten Militärs der Regierung, kein Ultimatum an Japan zu richten. Am gleichen Tag, dem 5. November, teilte das japanische Außenministerium seinem Botschafter in Washington, dem Admiral Nomura, mit, dass der 25. November der äußerste Termin für eine Verhandlungslösung sei. Der äußerste Termin. Auch dieses Funktelegramm wurde von den Amerikanern abgefangen und entschlüsselt. Es bedeutete nichts anderes, als dass es nach diesem Datum unvermeidlich zum Krieg kommen würde. Mitte November 1941 schickte das japanische Außenministerium den Sonderbotschafter Kurusu zur Unterstützung von Admiral Nomura nach Washington. Kurusu war mit einer Amerikanerin verheiratet und galt als ausgesprochen amerikafreundlich. Am 20. und 21. November legten Nomura und Kurusu dem State Department ein letztes Verhandlungsangebot vor. Die Japaner schlugen einen auf 6 Monate befristeten Modus Vivendi, also einen Burgfrieden, vor, der die nötige Zeit gewähren sollte, um eine umfassende Verhandlungslösung zu finden. Außerdem zeigte Japan sich bereit, sich vom Drei-Mächte-Pakt mit Berlin und Rom zu distanzieren. Kurusu erklärte Außenminister Hall, Tokio verbürge sich, seine Verpflichtungen aus diesem Vertrag, dem Drei-Mächte-Pakt, frei und unabhängig zu interpretieren. Am folgenden Tag erhielten Nomura und Kurusu aus Tokio eine Anweisung, in der es hieß, dass der Endtermin um 4 Tage verschoben sei. Ein Abschluss müsse nun spätestens bis zum 29. November erzielt werden. Zitat: Scheuen Sie keine Mühe und versuchen Sie, das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Diesmal ist es uns ernst damit, dass der Endtermin absolut nicht mehr verschoben werden kann. Danach werden die Dinge automatisch ihren Gang nehmen. Zitat Ende. Auch dieses Telegramm wurde von der amerikanischen Funkaufklärung abgefangen und dechiffriert. Sein Inhalt deutete unmissverständlich darauf hin, dass es nach dem 29. November zum Krieg kommen würde. Tatsächlich ging bereits am 25. November ein Verband japanischer Flugzeugträger mit Ziel Pearl Harbor in See. Am Nachmittag dieses schicksalsträchtigen 25. November trafen Außenminister Hull, Marineminister Knox, Kriegsminister Stimson, General Marshall und Admiral Stark mit Präsident Roosevelt im Weißen Haus zu einer Unterredung zusammen. Aufgrund der von MAGIC dechiffrierten japanischen Funktelegramme wussten die Anwesenden, dass der 29. November der letzte Termin für einen erfolgreichen Abschluss der diplomatischen Verhandlungen war. Stimson notierte in sein Tagebuch, der Präsident habe über den Fall gesprochen, und ich zitiere wörtlich, dass wir wahrscheinlich angegriffen werden würden, vielleicht schon am nächsten Montag, denn die Japaner seien dafür berüchtigt, einen Angriff ohne Warnung zu machen. Die Frage war, wie wir sie in die Position manövrieren konnten, den ersten Schuss abzufeuern, ohne uns dabei allzu großer Gefahr auszusetzen. Zitat Ende. Hull war es angesichts der Zuspitzung der Situation müde, mit den Verhandlungen mit den Japanern weiterzuverfahren. Der Druck der Chinesen und Briten gab den Ausschlag. Hull beschloss, den vorgeschlagenen Modus Vivendi zu verwerfen und überreichte den japanischen Botschaftern Nomura und Kurusu noch am gleichen Tag eine amerikanische Antwort auf die japanischen Vorschläge. Die entscheidenden Punkte in diesem Papier waren die Forderungen nach dem Abzug aller japanischen Truppen aus ganz China, also einschließlich der Mandschurei, nach der Anerkennung des Regimes von Chiang Kai-shek durch Japan und nach der öffentlichen Kündigung des Drei-Mächte-Paktes. Die Japaner hatten gehofft, durch ihr Angebot vom 20. November zu einer Annäherung der Standpunkte zu gelangen. Aber Hull zeigte kein Entgegenkommen, sondern verschärfte vielmehr die amerikanischen Forderungen in einem Maße, dass sie für Tokio völlig unannehmbar waren. Nomura und Kurusu versuchten Hull und Roosevelt zu einem Entgegenkommen zu bewegen, hatten aber keinen Erfolg. Allen Beteiligten war klar, dass dieses Ultimatum den Abbruch der Verhandlungen und damit Krieg bedeutete. Am Morgen des 27. November rief Kriegsminister Stimson Außenminister Hull an, um ihn zu fragen, wie die Begegnung mit den Japanern verlaufen sei. Hull hatte schon am Vortag angedeutet, dass er, wie er es nannte, die ganze Angelegenheit abzubrechen gedenke und sagte nun am Telefon zu Stimson, wieder wörtliches Zitat, ich habe es aus meinen Händen gegeben und es liegt nun in den Händen von Ihnen und Knox, der Armee und der Marine. Zitat Ende. Bereits im Februar 1932 hatte Admiral Harry Yarnell bei einem Manöver der US Navy die Möglichkeit demonstriert, mit von Flugzeugträgern gestarteten Kampfflugzeugen einen Überraschungsangriff gegen Pearl Harbor zu fliegen. Der Führung der US Navy war seither bekannt, dass Pearl Harbor aufgrund seiner exponierten Lage im Falle einer amerikanisch-japanischen Krise jederzeit das Ziel eines Überraschungsangriffs werden konnte. Im Januar 1940 ließ Roosevelt die amerikanische Pazifikflotte von der Küste Kaliforniens nach Pearl Harbor verlegen. Der Präsident hoffte damals, mit dieser Machtdemonstration Druck auf Tokio auszuüben. Aber gleichzeitig, und das war der Nachteil, gelangte die Pazifikflotte, die zu diesem Zeitpunkt keineswegs kriegsbereit war, in die Reichweite der japanischen Flugzeugträger. Am 8. Oktober 1940 sprach sich der Oberbefehlshaber der Pazifikflotte, Admiral Richardson, bei Roosevelt persönlich gegen die dauerhafte Stationierung der Pazifikflotte in Pearl Harbor aus. Bei diesem Gespräch fragte Richardson den Präsidenten, wann die USA in den Krieg eintreten würden. Und dieser antwortete, Zitat, die Japaner könnten es nicht vermeiden, Fehler zu machen. Und wenn der Krieg weitergehe, würden sie früher oder später einen Fehler machen Und dann würden wir, die USA, in den Krieg eintreten. Zitat Ende. Admiral Richardson hatte mit seinen Protesten gegen die Stationierung der Flotte auf Hawaii nur den Erfolg, dass er am 1. Februar 1941 durch Admiral Husband E. Kimmel abgelöst wurde. Einige Wochen früher, im Januar 1941, arbeitete Admiral Isoroku Yamamoto, Oberkommandierender der Vereinigten Kaiserlichen Flotte, angesichts der Verschlechterung der japanisch-amerikanischen Beziehungen, die ersten Pläne für einen Überraschungsschlag gegen Pearl Harbor aus. Ein Angriff auf Pearl Harbor zur Ausschaltung der amerikanischen Pazifikflotte war nur Teil eines größeren strategischen Planes. Der amerikanische Wirtschaftskrieg gegen Japan, insbesondere das im Juli 1941 verhängte Ölembargo, zwang Tokio, sich durch die Besetzung Niederländisch-Ostindiens Zugang zu Erdöl und anderen Rohstoffen zu verschaffen. Die amerikanischen und britischen Diplomaten hatten gegenüber ihren japanischen Gesprächspartnern keinen Zweifel daran gelassen, dass dieser Schritt zum Krieg mit den Vereinigten Staaten und dem britischen Empire führen würde. Ein Vorstoß japanischer Seestreitkräfte in den Südpazifik nach Niederländisch-Ostindien würde aber durch eine mögliche Offensivoperation der amerikanischen Pazifikflotte in der Flanke bedroht. In Anbetracht des Kräfteverhältnisses zwischen japanischen und amerikanischen Seestreitkräften hielt die japanische Marineführung eine ungestörte Operation im Südpazifik nur nach Ausschaltung der Pazifikflotte für möglich. Erst dann konnte sich Japan die notwendigen Rohstoffquellen in Südostasien sichern und mehrere auf die pazifischen Inseln gestützte Verteidigungsringe um das japanische Inselreich aufbauen. Für den weiteren Verlauf des Krieges musste Japan darauf hoffen, dass die Amerikaner nach verlustreichen Abnutzungskämpfen in dem pazifischen Verteidigungssystem sich zu einem für Tokio günstigen Kompromissfrieden bereit finden würden. Ein gelungener Überraschungsangriff gegen Pearl Harbor war somit die Voraussetzung für den Erfolg der japanischen Gesamtstrategie. Die Oberbefehlshaber von Flotte und Heer auf Hawaii, Admiral Husband E. Kimmel und General Walter C. Short, wurden von Washington über die politische Lage nur wenig informiert und ab dem Juli 1941 praktisch von allen wichtigen Informationen abgeschnitten. Kimmel und Short erfuhren nichts über Magic und Pearl Harbor, erhielt auch keine sogenannte Purpurmaschine zur Entschlüsselung des japanischen diplomatischen Funkcodes. Stattdessen wurden drei dieser Purpurmaschinen nach London geschickt. Nach Überreichung des amerikanischen Ultimatums zum 26. November an die Japaner erwartete der innere Kreis um Roosevelt in Kürze den Kriegsausbruch. Admiral Kimmel bekam aus Washington aber keine Warnung, sondern erhielt vielmehr am 27. November den Befehl, seine beiden Flugzeugträger, die Enterprise und die Lexington, zu den Inseln Wake und Midway zu schicken. Sie hatten den Auftrag, Jagdflugzeuge für die dortigen Garnisonen zu transportieren. Damit, mit diesem Schritt, wurde die Pazifikflotte in Pearl Harbor ihrer kampfstärksten Einheiten beraubt. Admiral Kimmel musste aus diesem Befehl schließen, dass für Pearl Harbor keine unmittelbare Gefahr bestand. Die beiden Flugzeugträger liefen am 28. November und am 5. Dezember aus Pearl Harbor aus. Inzwischen hatte am 25. November, wie wir bereits gehört haben, eine japanische Trägerkampfgruppe, bestehend aus 6 Flugzeugträgern, 2 Schlachtschiffen und einer Anzahl von Kreuzern, Zerstörern, U-Booten und Tankern, unter dem Befehl von Vizeadmiral Chuichi Nagumo die Hitokapo-Bucht im äußersten Norden Japans verlassen. Admiral Yamamoto behielt es sich allerdings ausdrücklich vor, die Trägerkampfgruppe im Falle eines Verhandlungserfolges in Washington in letzter Minute zurückzurufen. Sollte ein solcher Erfolg ausbleiben, dann war als Angriffstermin der 7. Dezember 1941 vorgesehen. Die amerikanischen Kryptologen hatten außer dem Einbruch in den diplomatischen Purpurcode noch einen weiteren großen Erfolg errungen. Anfang Oktober 1940 war es einem Team von Spezialisten aus Army und Navy gelungen, Teile des sogenannten Kaigun-Ango zu knacken, eines Systems aus 29 verschiedenen Codes, das von der japanischen Kriegsmarine verwendet wurde. Auf der Fahrt zu ihrer Versammlung in der Hitokapo-Bucht und während des anschließenden Anmarsches auf Hawaii, also zwischen dem 12. November und dem 7. Dezember 1941, missachteten mehrere der japanischen Kriegsschiffe der ersten Luftflotte, darunter übrigens auch das Flottenflaggschiff, der Flugzeugträger Akagi, die strikten Befehle Admiral Yamamotos zur Einhaltung von Funkstille und gaben wiederholt verschlüsselte Positionsmeldungen durch. Die japanischen Funksprüche und Positionsmeldungen wurden von amerikanischen Marinehorchposten und Auswertungszentren auf Corregidor, auf Hawaii, in Seattle, San Francisco und in Dutch Harbor abgefangen und dechiffriert und von den Spezialisten der Navy in Washington ausgewertet. Die führenden Offiziere der amerikanischen Funkaufklärung sowie die oberste Führung in Washington waren also genau darüber informiert, dass eine japanische Trägerkampfgruppe mit Ziel Pearl Harbor durch den Nordpazifik dampfte. Am gleichen Tag, als Admiral Nagumos Trägerkampfgruppe die Hitokapo-Bucht verließ, versammelte sich eine weitere japanische Expeditionsstreitmacht vor der südchinesischen Küste. In den folgenden Tagen dampfte sie an der Küste Indochinas in südliche Richtung entlang. Ihr Ziel war Britisch-Malaya. Währenddessen wurde der Inhalt der in Washington entschlüsselten japanischen Funktelegramme immer bedrohlicher. Am 28. November sandte Außenminister Togo an seine Botschafter in Washington ein Funktelegramm von größter Wichtigkeit. Nomura und Kurosawa wurde erklärt, Zitat, Sie beide, meine Herren Botschafter, haben sich in übermenschlichen Bemühungen eingesetzt. Aber die Vereinigten Staaten sind trotzdem noch weitergegangen und haben uns diese erniedrigenden Bedingungen gestellt. Das war unerwartet und ist höchst bedauerlich. Die kaiserliche Regierung kann sie in keiner Weise als Grundlage für weitere Verhandlungen ansehen. Deshalb werden die Verhandlungen de facto abgebrochen werden. Das ist unvermeidlich. Zitat Ende. Die japanische Regierung hatte zu diesem Zeitpunkt das Ultimatum von Außenminister Hall also bereits verworfen. Der Endtermin, nachdem die Dinge automatisch ihren Gang nehmen würden, war verstrichen. Mit anderen Worten, Nomura und Kurusu sollten jetzt nur noch zum Schein weiterverhandeln. Am 30. November unterrichtete Tokio den japanischen Botschafter in Berlin, dass die Verhandlungen mit Washington jetzt abgebrochen, zerbrochen seien. Der Botschafter sollte Hitler und Ribbentrop wie folgt informieren. Wörtliches Zitat. Sagen Sie ihnen streng vertraulich, dass äußerste Gefahr für einen plötzlichen Kriegsausbruch zwischen den angelsächsischen Nationen und Japan besteht. Infolge eines bewaffneten Zwischenfalls. Und fügen Sie hinzu, dass der Ausbruch des Krieges schneller erfolgen kann, als irgendjemand es sich träumen lässt. Zitat Ende. Der Inhalt dieser Depesche war unmissverständlich. Präsident Roosevelt hielt dieses dechiffrierte Telegramm für so wichtig, dass er sich, entgegen den strengen Sicherheitsbestimmungen von Magic, eine Kopie behielt. Am 2. Dezember erteilte Tokio dem japanischen Botschafter in Washington die Order, eine ihrer beiden Chiffriermaschinen und die Codebücher zu vernichten. Diese Maßnahme, die sicherstellen sollte, dass Codematerial und Chiffriermaschinen nicht in die Hand des Gegners fielen, war für gewöhnlich der vorletzte Schritt vor Eröffnung eines Krieges. Die Zurückbehaltung der einen verbleibenden Chiffriermaschine in der Botschaft in Washington diente dazu, die japanische Antwort auf das amerikanische Ultimatum vom 26. November zu empfangen. Eine Botschaft, die wahrscheinlich die Kriegserklärung sein würde. Am 6. Dezember um 10.40 Uhr vormittags erhielt Roosevelt vom amerikanischen Botschafter in London, John Wynand, ein Telegramm von äußerster Dringlichkeit. Zitat: Britische Admiralität berichtet, dass an diesem Morgen um 3 Uhr Londoner Zeit vor Cambodia Point 2 Verbände gesichtet wurden, die in 14 Stunden Abstand langsam in Richtung Kra fuhren. Zitat Ende. Das bedeutete, dass die japanische Expeditionsstreitmacht, die die Küste Indochinas hinunterdampfte, den Golf von Siam erreicht hatte und sich der Halbinsel Kra näherte. Gemäß den sogenannten ABCD-Vereinbarungen trat der Bündnisfall, also eine der Vereinbarungen zwischen den USA, Großbritannien, den Niederländisch-Indien und Australien und China, gemäß den ABCD-Vereinbarungen trat der Bündnisfall in Kraft, wenn japanische Seestreitkräfte britisches oder niederländisches Kolonialgebiet unmittelbar bedrohen sollten. Mit dem Erscheinen eines japanischen Truppenkonvois am Golf von Siam war dieser Fall nun eingetreten. Und damit befanden sich die Niederlande, Großbritannien und die Vereinigten Staaten im Krieg mit Japan, ohne dass bislang ein Schuss gefallen war. Der tatsächliche japanische Angriff auf Thailand, die Halbinsel Kra und Malaysia, die Vorstufe zur Besetzung Niederländisch-Indiens, sollte 14 Stunden später erfolgen. Für Präsident Roosevelt war damit eine äußerst prekäre Situation entstanden. Denn die USA befanden sich seit dem 6. Dezember 1941, 10.40 Uhr, ohne Wissen des Kongresses und der Öffentlichkeit aufgrund von Geheimverträgen im Kriegszustand. Briten und Holländer sahen die Vereinigten Staaten nunmehr als verpflichtet an, ihnen zu Hilfe zu kommen. In Washington drohte aber ein ungeheurer politischer Skandal, der nur vermieden werden konnte, wenn die Japaner möglichst bald als erste amerikanisches Territorium oder amerikanische Streitkräfte angreifen würden. Um zu erreichen, dass die Japaner den ersten Schuss abfeuerten, durfte Pearl Harbor nicht gewarnt werden. Denn das hätte einen Großalarm, die Herstellung der vollen Gefechtsbereitschaft und das Auslaufen der Pazifikflotte aus dem Hafen bedeutet. Die zahlreichen japanischen Spione auf Hawaii hätten dies sofort nach Tokio umgemeldet. Nach dem Verlust des Überraschungsmoments wäre Nagumos Trägerkampfgruppe sehr wahrscheinlich umgekehrt und Roosevelt wäre vor einem riesigen politischen Skandal gestanden, der wahrscheinlich mit seiner Absetzung als Präsident geendet hätte. Deshalb erhielten die Oberbefehlshaber auf Hawaii, Admiral Kimmel und General Short, keine ernsthafte Warnung und mussten nach dem Angriff als Sündenböcke für die militärische Katastrophe herhalten. Am 6. Dezember unterrichtete Tokio seine Washingtoner Botschaft, dass es eine ausführliche Antwort auf das Ultimatum von Außenminister Hull verfasst habe. Eine Antwort, die in 14 Teilen gesendet werden würde. Die ersten 13 Teile dieser Schlussbotschaft wurden ab Mittag von der Fernmeldeaufklärung der US Navy empfangen und waren bis 21 Uhr fertig dechiffriert und übersetzt. Um 21.30 Uhr wurde die abgefangene japanische Note vom stellvertretenden Marineadjutanten im Weißen Haus, Lieutenant Schultz, Roosevelt überbracht. Der Präsident las das Telegramm durch, während sein engster Berater Harry Hopkins neben ihm auf- und abschritt. Roosevelt gab das Papier Hopkins und sagte, das bedeutet Krieg. Darauf äußerte Hopkins, da der Krieg mit einem Vorteil für die Japaner beginnt, ist es zu schade, dass wir nicht den ersten Schlag führen und einen japanischen Überraschungsangriff verhindern können. Der Präsident nickte und erwiderte, nein, das können wir nicht tun. Wir sind eine Demokratie. Wir sind ein friedliebendes Volk. Wir haben einen guten Ruf. Wörtliches Zitat. Zu diesem Zeitpunkt war noch offen, was der 14. Teil der japanischen Note enthielt und wann Nomura und Kurosu die vollständige Kriegserklärung überreichen sollten. Nach der Erfahrung von Port Arthur 1904 pflegten die Japaner zeitgleich mit der Übergabe der Kriegserklärung einen Überraschungsangriff zu führen. Der Ausbruch des Krieges war jetzt nur noch eine Frage von wenigen Stunden. Aber in der Nacht vom 6. auf den 7. Dezember herrschte in Washington eine seltsame Untätigkeit. Am Morgen des 7. Dezember empfing die Fernmeldeaufklärung der amerikanischen Marine den 14. Teil der japanischen Note. Nomura und Kuroso erhielten die Anweisung, die Kriegserklärung um 13 Uhr Washingtoner Zeit dem amerikanischen Außenminister zu übergeben. 13 Uhr in Washington war aufgrund der Zeitverschiebung 7.30 Uhr auf Hawaii, kurz nach Sonnenaufgang. Nach militärischen Richtlinien die ideale Zeit für einen Überraschungsangriff. Die leitenden Nachrichtenoffiziere in Washington hatten jetzt kaum noch Zweifel daran, dass Pearl Harbor das Angriffsziel der Japaner sein würde und drängten den Chef des Admiralstabes, Stark, sofort eine Warnung nach Hawaii zu schicken. Aber Admiral Stark erklärte, er brauche die Zustimmung des Generalstabschefs des Heeres, General Marshall, bevor er eine Entscheidung treffen könne. Stark konnte Marshall aber nicht erreichen, denn der General machte ausgerechnet an diesem Vormittag einen 2,5-stündigen Ausritt. Erst um 11.25 Uhr kehrte Marshall in sein Büro zurück, las die dechiffrierte amerikanische Erklärung und setzte eine sehr allgemein gehaltene Warnung an General Short auf. Diese Depesche schickte er, obwohl ihm außer dem Sender und einer Telefonleitung des Kriegsministeriums noch die besonders starken Sender der Marine und des FBI zur Verfügung standen, über eine kommerzielle RCA-Funkverbindung, wobei er jeden Dringlichkeitsvermerk wegließ. Das Ergebnis war, dass die Warnung Marshalls erst 7 Stunden nach Beginn des Angriffs, als die japanischen Flugzeuge sich längst zurückgezogen hatten, bei General Short eintraf. Man kann davon ausgehen, dass Marshall und Stark die Warnung an Pearl Harbor vorsätzlich verzögerten. In der Nacht vom 6. auf den 7. Dezember 1941 hatte sich die Trägerkampfgruppe Admiral Nogumas Pearl Harbor bis auf 230 Seemeilen genähert. Ab 6 Uhr startete die erste Welle der Trägerflugzeuge. Die Garnison und die Flotteneinheiten der Amerikaner waren völlig ahnungslos, als ab 7.55 Uhr die Japaner mit 350 Trägerflugzeugen in 2 Wellen angriffen. Die Überraschung gelang vollkommen. 5 Schlachtschiffe, 3 Zerstörer und 3 Hilfsschiffe wurden versenkt. 3 Schlachtschiffe, 3 leichte Kreuzer, 1 Zerstörer und 1 Hilfsschiff mehr oder weniger schwer beschädigt. Außerdem wurde der größte Teil der amerikanischen Flugzeuge am Boden zerstört. Zwar konnten die meisten der versenkten oder beschädigten Schiffe wieder gehoben und repariert werden, aber dies sollte zum Teil Jahre dauern. Die Personalverluste der Amerikaner betrugen 2.400 Tote und 1.100 Verwundete. Die Japaner verloren nur 27 Flugzeuge. Dabei hatten die Amerikaner Glück im Unglück. Denn Admiral Nagumo versäumte es, mit einer 3. Angriffswelle die riesigen Öltanklager auf Hawaii zu zerstören. Was es den Amerikanern unmöglich gemacht hätte, Pearl Harbor weiter als Flottenstützpunkt zu benutzen. Mindestens ebenso wichtig war, dass kein amerikanischer Flugzeugträger ausgeschaltet wurde. Denn dieser Typ Großkampfschiff sollte sich als die wichtigste Waffe des ganzen Pazifikkrieges erweisen. Nachdem der erste Schock überwunden war, stellte die amerikanische Marineführung fest, dass sie den Japanern allein mit ihren Flugzeugträgern und schweren Kreuzern wirksamen Widerstand leisten konnten. Die Schlachtschiffe sollten im Pazifik nur noch eine zweitrangige Rolle spielen. Die amerikanische Öffentlichkeit nun war von den Regierungen über den wahren Stand der Beziehungen zu Japan im Dunkeln belassen worden und zeigte sich über die hohen Verluste in Pearl Harbor schockiert. Hinzu kam, dass Nomura und Kurusu aufgrund einer unglücklichen Verzögerung, der japanische Übersetzer hatte in der Nacht zuvor zu viel Sake getrunken, dass Nomura und Kurusu aufgrund einer unglücklichen Verzögerung die japanische Kriegserklärung erst mit 1 Stunde und 20 Minuten Verspätung übergeben hatten. Also nach Beginn des Angriffs, statt wie vorgesehen unmittelbar davor. Dieses Missgeschick musste in der Öffentlichkeit, in der amerikanischen Öffentlichkeit, den Eindruck der Heimtücke hervorrufen und war verantwortlich für die Legende, Japan habe die Vereinigten Staaten ohne Kriegserklärung angegriffen. Die interventionistische amerikanische Presse, die hinter Roosevelt stand, verfügte somit über die notwendigen Ingredienzien, um den japanischen Angriff als heimtückischen Überfall hinzustellen um nach allen Regeln der Kunst propagandistisch auszuschlachten. Die innenpolitischen Gegner Roosevelts, die Isolationisten, waren durch Pearl Harbor mit einem Schlag mundtot gemacht. Der deutsche Reichskanzler Hitler hatte dem japanischen Außenminister Matsuoka bei dessen Besuchen im Frühjahr 1941 in Berlin versichert, Japan brauche einen Krieg mit Großbritannien und den USA nicht zu fürchten, da in diesem Falle Deutschland und Italien zum Drei-Mächte-Pakt stehen und ebenfalls in den Krieg gegen die Vereinigten Staaten eintreten würden. Die deutsche Führung wurde von Pearl Harbor, trotz des Hinweises aus Tokio, ich zitiere nochmal, dass der Ausbruch des Krieges schneller erfolgen kann, als irgendjemand es sich träumen lässt, Zitat Ende. Die deutsche Führung wurde von dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor völlig überrascht. Am Morgen des 8. Dezember erteilte Hitler der deutschen Kriegsmarine den Befehl, im Atlantik keine Zurückhaltung mehr zu üben, sondern das Feuer auf amerikanische Schiffe zu eröffnen. Die Erklärung des Kriegszustandes zwischen dem Deutschen Reich und den Vereinigten Staaten war jetzt nur noch eine reine Formsache. Und Präsident Roosevelt war durch die amerikanische Funkaufklärung informiert, dass Hitler versprochen hatte, an der Seite Japans in den Krieg gegen die USA einzutreten. Roosevelt beschloss, die Kriegserklärung den Deutschen zu überlassen. Und Hitler äußerte intern zu dieser Frage, Zitat, eine Großmacht wie Deutschland erklärt selbst den Krieg und wartet nicht, bis er erklärt wird. Zitat Ende. Der japanische Verbündete war für das Reich von größter strategischer Bedeutung. Denn ohne einen deutschen Kriegseintritt hätten die USA ihre militärische Macht zuerst auf den Pazifik konzentrieren können, um nach einem Sieg ihr gesamtes militärisches Potenzial gegen Deutschland zu richten. Indem sie die Vereinigten Staaten zwangen, ihre Kräfte auf Europa und den fernen Osten aufzuteilen, hofften die Achsenmächte, eine realistische Siegeschance zu gewinnen. Da die amerikanische Armee zu einer größeren Offensivoperation nicht vor Ende 1942 fähig sein würde, blieb Deutschland noch ein Jahr Zeit, um die Sowjetunion niederzuringen und den Zweifrontenkrieg zu beenden. Daher erklärten am 11. Dezember die Regierungen Deutschlands und Italiens den Vereinigten Staaten den Krieg. Durch den Kriegseintritt der Vereinigten Staaten von Amerika wurden die Kriege in Europa und im fernen Osten erst wirklich zu einem weltumspannenden Konflikt, zum Zweiten Weltkrieg. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.